So, und die Aufnahme läuft so wunderbar. Nice. Ich heiße euch herzlich willkommen bei unserem Podcast. Hi. Hi. So, hi Lukas. Hallo Herbert, ich muss mir erst mein Kaugummi rausnehmen, weil sonst wird das hier noch ganz lustig. Was hat denn ein Kaugummi für Geschmack? Das ist der, na, wie heißt diese Standard-Kaugummi-Dose? Extra. Apfel war das, glaube ich, aber der ist mittlerweile ein halbes Jahr alt, der schmeckt nicht mehr ganz so nach Apfel. Ja. Wie ist aber das eigentlich kaubar. So bei dir? Wie lange nimmst du den Geschmack von Kaugummi eigentlich wahr? Also so allgemein, wenn es eine frische Packung wäre. Oder achtest du drauf überhaupt? Ist egal, ja, ich weiß nicht. Also nach einer Viertelstunde schmeckt es nicht mehr, aber es ist okay, es geht noch, aber nach einer halben Stunde kann ich nicht mehr kauen. Hm. Maximal dreiviertel Stunde. Ja. Bist du dann auch so ein Stress-Kaugummi-Kauer oder... Nee, gar nicht. Ich Kaugummi kauen gern nach dem Essen. Ja. Vor allem nach dem Essen immer. Vor allem die extra, ne, die machen ja den Mund dann schön sauber. Ne? Ja, richtig. Die putzen da einmal durch und dann gehen wir Zähneputzen wieder für 2 Monate sparen. Hast du diese Kinder-Extra-Dinger? Weißt du, die gibt es ja auch in kleinen Streifen. Hast du die auch immer gleich alle verputzt, weil die so lecker waren? Was die. Ein Kleinstreifen. Ja, ja, es gibt ja so kleine Streifen, naja, die heißen ja Wiggly's extra, heißt das, ne? Und da gibt es ja so extra für Kinder, die schmecken dann extra süß, weißt du? Okay, nee, war nicht so mein Ding. War nicht so dein Ding. Die habe ich halt immer gleich alle verputzt, weißt du? Ja, ich kau allgemein nicht so viel Kaugummi, das ist irgendwie nicht so mein Ding. Ja, eigentlich auch nicht, aber jetzt so nach dem Essen, so, weißt du, so als Zigarettenersatz, ich habe nie geraucht, aber trotzdem. Ja. Hast du auch früher so Kaugummi-Zigaretten so getan, als ob du rauchst, beziehungsweise um dich cool zu fühlen? Ja, natürlich. Ja. Ich meine, wann hat man das? Bruder hat das immer gemacht. Dein Bruder. aber in welchem Alter? Ab welchem Alter macht man es noch? Weil heutzutage würdest du es ja nicht mehr machen, weil das ist ja peinlich und ja. Ich glaube, der war 5. Dann hat er sich mit, wir hatten mal einen Gast daheim da und die hat geraucht. Dann hat er sich mit der rausgestellt und hat auch so getan, als würde er rauchen. Ja, und hat sich dann mit ihr über Gott und die Welt unterhalten, ne? Weil, ja, klar, was man halt so als Raucher macht, so die ganze Zeit vor der Tür. Rauchen verbindet ja, ehrlich gesagt, ne? Das macht ja hier sozial, weil wenn du halt Raucher bist, du hast halt alles, alle haben was gemeinsam. Die stehen jetzt alle draußen und rauchen. Ja, mir ist das auch wichtig in der Arbeit, dass ich mit den Rauchern rausgehe. Also mir ist es voll wichtig, weil das halt einfach, ja, das ist halt so richtig gemeinschaftlich und wenn du nicht raus, dann ist dir auch keiner böse, aber ja. Ja, früher konnte ich das gar nicht ab, ehrlich gesagt, weil ich war überzeugt, also ich war nicht nur überzeugter Nichtraucher, sondern kennst du das, wenn du andere versuchst zu überzeugen, eben auch Nichtraucher zu werden? Also so war ich halt früher. Ja, also Nichtraucher jetzt nicht, aber. Ja, vor allem, ich hab nicht so die ganze Zeit auf die angeregt, ja, rauchen ist scheiße und stell dich für deine junge Lunge oder so. Ich meine, das wissen ja die Raucher alle. Ne? Das ist, ja, glaube ich, gibt heutzutage keinen, der das nicht weiß. Aber ich habe das dann immer so gemacht, ich habe dann halt die Gemeinschaft mit denen halt verpönt. Ne? So nach dem Motto, ach, du gehst jetzt rauchen? Nee, ich gehe nicht mit auf den Balkon, ne? Ich gehe jetzt nicht mit raus. Das ist halt die Konsequenz, die du halt davon tragen musst. Die spürst du halt jetzt, ne? Nicht nach dem Motto, ja, ob ich halt Lungenkrebs krieg so in 30 Jahren oder so, sondern nee, das kriegst du jetzt. Ne? Und willst du mit mir Gemeinschaft haben, willst du dich mit mir unterhalten, dann komm halt wieder nach dem Rauchen wieder oder du lässt es Rauchen sein. Dann kannst du dich die ganze Zeit mit mir unterhalten. Ja, das hat halt natürlich dazu geführt, dass ich halt ziemlich oft immer alleine gewesen bin, wenn ich mit Rauchern unterwegs gewesen bin. Aber mittlerweile mache ich es nicht mehr, ich stelle mich halt mit raus, rauche. Aber wie siehst denn du das mit dem Passivrauch, weil das war mir auch immer so für mich ein Gedanke, warum ich nicht mit rausgehe. Also ich sehe das also überhaupt nicht tragisch. Also, keine Ahnung. Das ist halt irgendwie in meinem Beruf, ja, als Veranstaltungstechniker, der raucht halt irgendwie, da bist du in der Unterzahl, wenn du nicht rauchst. Und ja, also mir ist das wurscht, mir ist die Gemeinschaft halt auch wichtiger in dem Sinn und ich sehe das jetzt nicht so tragisch, weil wir vergiften unseren Körper eh mit allem anderen möglichen Zeug, also von dem her. Ja, zum Beispiel McDonald's essen oder so, ne? Das ist ja auch schon, interessanterweise führen das ja ganz viele Raucher, führen das immer an, so nach dem Motto, das ist doch scheinheilig, wenn man zu Mackie geht, dass man Raucher verurteilt, ne? Weil das ist ja mindestens genauso schädlich und so weiter. Wobei aber das echt nie so verstanden habe. Das hat mir jetzt noch keiner gesagt. Dir noch nicht, weil dieselbe Freundin, die wir beide kennen, ich will sie jetzt nicht mal nennen, aber sie heißt, wie meist denn, wenn wir Freunde nennen wollen, nennen wir nur die Vornamen oder nennen wir nur Initialien? Ist halt die Frage, wenn ich jetzt nur die Initialien nenne. Ich mache mal einen Test. Ich sag dir jetzt die Initialien von Vor- und Nachname und okay. du sagst mir halt dann, ob du weißt, wer gemeint ist. Okay. Sie heißt, also Vorname beginnt mit dem L. Und Nachname beginnt mit dem S. Weißt du, wen ich meine? Ja. Genau. Und die hat das nämlich mal gebracht. Weil wir hatten, das war ja einer unserer vielen... Achso, diesen Vergleich. Ja, diesen Vergleich. Diesen Vorwurf. Eben so, ja, Vorwurf, weil der Vater von der, wie heißen sie, warte mal kurz, von Anfangsbuchstabe C, beziehungsweise Vorname C und Nachname W. Kann man ihre Vornamen machen? Das ist so bescheuert, du musst jedes Mal nachdenken. Der, ihr Vater, raucht ja, ne? Ja. Weißt du ja. Und da fand ich, das fand ich halt so schockierend von dem. Und dann hat nämlich, okay, sagen wir es halt, mit Vornamen, dann hat halt die Luisa, ne? Hat ja dann quasi dieses Beispiel gebracht, ne? Ja, aber zu Mäcki zu gehen ist halt im Prinzip genauso schlimm oder fast schon schlimmer, weil es ungesundes Essen ist. Und du schadest jedes Mal aktiv deinem Körper. Das ist halt die Frage. Wenn du zu Mäcki gehst, hast du kein schlechtes Gewissen, ne? Oder hast du? Ja, aber... Gut, tendenziell geht man eher zum Burger King. Dasselbe, also als Raucher hast du ja auch nicht unbedingt ein schlechtes Gewissen. Ja, das ist halt die Frage. Dazu müsste man halt zum Raucher fragen. Du weißt halt, was du dir antust, aber du musst jetzt kein schlechtes Gewissen haben. Ja gut, aber zum Beispiel, Rauchen tut man zum Beispiel auch, um Stress abzubauen. So denkt sich, oh, jetzt eine Arbeit, oh, ich brauche jetzt unbedingt eine Kippe, weil sonst... Ja, das stimmt schon. Nee, aber hast du schon mal, oder hast du jemanden erlebt, der sagt, boah, ich jetzt auch Stress, ich brauche jetzt unbedingt einen Big Mac? Nee, kennst du nicht, ne? Also, habe ich noch nie zumindest erlebt. Nee. Also von dem her, der Vergleich hinkt schon an manchen Stellen, aber es stimmt schon. Wenn ich jetzt zum Beispiel genauso wie ein Kettenraucher jeden Tag zu Mäcki gehen würde, mich nur von Big Macs und Big Tasties und was auch immer mich ernähren würde, das wäre ja klar, dann ist ja auch ungesund. Aber es ist ja nicht so stressabbauend. Es ist ja, glaube ich, sogar auch, im ersten Moment ist es ja auch immer, man ist immer satt, aber dann nach einer Stunde hat man ja wieder Hunger. Das baut ja wieder Stress auf, ne? Ja, ich glaube schon, dass für gewisse Leute Essen auch das... Stress abbaut, aber halt irgendwie die Zigarette wirkt halt einfach besser. Und es hat auch einfach das Einfachere. Das ist halt die Frage. Gut, so eine Packung Kippen kostet so zwischen 5 und 7 Euro, je nachdem, was du halt dann halt nimmst. Ne? Ja, okay, Geld ist ja wieder ein anderes Thema. Ja. Ich meine, du kannst ja auch Stress Selleriestangen essen oder Möhren oder so. Dann bereitest du dir mal vor und wenn du Stress hast, oh, ich brauche jetzt eine Kippe. Und dann holst du halt eine Möhrchen und dann futterst du ja, das Möhrchen. Ja, das kann auch funktionieren. Ja, wenn man halt davon wegkommen will. Ja. So. Also, liebe Raucher, die jetzt zuhören, wir haben die Lösung für euch. Wenn ihr aufhören wollt mit dem Rauchen oder vom Stressrauchen befreit sein wollt, bereitet euch einfach Gemüse vor. Am besten Biogemüse, damit es dann wieder genauso viel kostet wie die Zigarette. Aber ihr habt euren Körper nicht aktiv geschaltet, sondern ihr habt Vitamine zu euch genommen. Gut, ihr werdet halt, wenn ihr zu viele Karotten esst, werdet ihr halt einfach irgendwann mal gelb. Aber hey, Asiaten mögen die Leute. Ja, klar. Ich habe was gegen Raucher, die das Rauchen aufhören wollen, weil dann habe ich keine Raucherpausen mehr. Du nimmst wirklich Raucherpausen, obwohl du nicht Raucher bist? Ja, okay. Also nein, ich gehe jetzt eine Kippe rauchen und dann... Es ist halt, wenn du einen Raucher als Kollegen hast, dann ist halt irgendwie so jede halbe Stunde, jede Stunde halt so nach dem Motto, ja komm, geh mal kurz raus, geh mal 10 Minuten einfach in die frische Luft, quasi in Anführungszeichen, rauch mal eine Runde, entspann mal kurz, ja. Und so, wenn du halt keinen Raucher hast, dann arbeitest du den ganzen Tag halt durch, kommst halt irgendwie nie raus und nimmst dir auch... Werden dir die Raucherpausen nicht bezahlt? Theoretisch nein. Theoretisch nein, aber du stempelst jetzt nicht raus, wenn du rauchen gehst. Nee, das fange ich gar nicht erst an, weil sonst kann ich da auch gleich gehen, also. Super. Ja gut, du hast halt eine besondere Stellung in deinem Beruf halt, ne, dadurch, dass ja, du mehr oder minder da einzigen... Ich bin hier bei der Stadt angestellt und die ganzen Leute bei der Stadt müssen ja alle stempeln, ja. Und ja, bei mir kann es halt keiner kontrollieren in dem Sinn. Ja, gut. Ja, das Rauchen stempeln wir nicht. Das ist einfach, ja, ist einfach so ein ungeschriebenes Gesetz. Ja, gut, aber bei mir zum Beispiel, bei meinem Job, da müssen wir tatsächlich stempeln. Da wird das von der Pause tatsächlich abgezogen. Gut, ich habe auch einen aktiveren Job als du. Müsste ich ja auch. Ne? Also, ja, gut, aber bei uns wird es halt härter kontrolliert. Davon abgesehen, dass ich halt nicht rauche. Ne? Also von dem her. hat sich das dann für mich dann eh, ist das kein Thema. Was mich dann einmal abfuckt, wenn ich keine Pause machen kann, wenn die ganzen Raucher alle gerade beim Rauchen sind und vor allem so 5 Leute mal am Stück, weißt du, und dann bist du der Arsch. Ach so, dann kannst du nicht raus. Okay. Ja, dann kann ich nicht raus. Und dann bin ich ja immer der Arsch, beziehungsweise man fühlt sich immer so, ja, in Wirklichkeit, ja, also in der Arbeit bei mir ist immer eine gute Klima. Nee, aber man fühlt sich halt immer oder man kommt sich so vor, so, fuck, ja, ich gehe jetzt eine halbe Stunde komplett meine Pause machen, ne? Und die anderen können nicht rauchen gehen, die werden schon alle nervös und dann so, oh, Gott sei Dank, kommst du da wieder rein und du merkst dann, wie sie reagieren, so, oh du, oh Gott sei Dank, du bist da, jetzt geh ich rauchen und dann stürmen sie raus, weißt du. Das ist ein Machtspiel. Ja, das ist dann, ja, gut. Ja, aber immerhin haben wir zum Glück in Bayern haben wir unser Nichtraucherschutzgesetz, ne, also dann können wir zumindest auch. Ja, das finde ich gut. Ja, also das gefällt mir wirklich gut. Ja, oh, okay, aber. Ich weiß zwar nicht, wie es früher war, weil ich nicht so alt bin, aber, Ja, aber du sagst ja, du dir gefällt dir die Gemeinschaft mit den Rauchern in der Raucherpause. Ich meine, wenn man halt aber im Restaurant rauchen könnte, meinst du nicht, man würde eher am Platz sitzen? Weil ich meine, wenn Leute rauchen gehen wollen, dann müssen sie halt im Moment das Gespräch abbrechen. Vor allem, wenn du als Nichtraucher dabei bist, bist du, oder sagen wir mal, wenn eine Teil der Gruppe sind Raucher und die eine sind Nichtraucher, so. Da musst du dich ja auch erstmal entscheiden, bleibe ich beim Nichtraucher und unterhalte mich mit dem oder gehe ich mit den coolen Rauchern mit raus und unterhalte mich weiter mit denen. Wenn du aber sagst, okay, man könnte wieder in Gaststätten wieder rauchen, dann hättest du das Problem nicht. Dann kannst du dich einfach weiter unterhalten. Ja, aber die Räume stinken ja so. Das ist das Problem. Ja, also, gut. Ich fände es cool, wenn du beides hättest, wenn du quasi irgendwie dieses Gesetz hättest, aber trotzdem irgendwie Ausnahmen mit reinbauen könntest. Wenn das richtig irgendwie geile abgestiegene Kneipen oder so. Da gehört das halt zum Flair dazu. Ja, man müsste halt mal einfach ein Glas, das Einfachste wäre, man müsste Glaskästen überall oder eine Glaswand durchziehen. Ja, so wie in Österreich, wie die es halt in Österreich machen. Und dann aber halt eine Nichtraucherkammer, ne? Weil das macht am meisten Sinn, dann tust du mal Frischluft nachpumpen. Wenn du es nur aufteilst zwischen Raucher und Nichtraucher, das ist das selber, als wenn man halt hier ein Schwimmbecken in Pinkler und Nicht-Pinkler halt ne, abtrennen würde. Also, ne, also eine Glaswand oder so, wie man es halt hier am Flughafen kennt oder so, wo man halt dann einfach da rauchen kann. Ja, also in Österreich ist es ja Standard, dass du also in Restaurants oder in Shoppingcenter, dass du da so Glaskästen hast, beziehungsweise einfach, dass die Räume abgetrennt sind und da hast du extra Lüftungsanlage und also in so einem Shoppingcenter ist das ein großer Glaskasten, wo du dich halt reinhocken kannst und wo du halt rauchen darfst. So, sonst darfst du nirgends rauchen. Also, das finde ich halt irgendwie, das ist halt. Ja, aber das hast du dann wieder, aber dann kannst du ja auch gleich rausgehen. Ach so, nee, dass du quasi auch Sitzbereiche hast. Ja, die haben quasi einfach nur ihren abgetrennten Raum. So. Aber das finde ich halt auch wieder getrennt. Das trennt halt auch irgendwie so die. Ja gut, aber du kannst ja dich als Nichtraucher kannst du ja auch entscheiden, halt dann bei denen abzuhängen. Ja, dann klar. Ist aber auch also es ist halt wahrscheinlich der sinnvollste Kompromiss zwischen Gemeinschaft und halt Gesundheit so. Dass du halt solche Räume bzw. getrennte Sachen anbieten kannst. Ja gut, das beinhaltet ja natürlich auch noch dann halt Ausgaben und Kosten für den gewerbentreibenden Restaurantinhaber, ne? Der muss dann ja diese Glaswand erstmal durchziehen und der muss ja dann gut, aber der denkt sich ja, wenn die da länger drin hocken, dann trinken die mehr. Das wiederum, ja. Man müsste da mal da hochrechnen, wie die sich das halt dann rentiert. Oder du hebst die Preise allgemein in deiner Kneipe an. Dann hast du eine exklusive Raucherkneipe. Stell dir mal vor, und dann kannst du sagen, hey, wenn ihr zu mir kommt, ihr zahlt zwar 5 Euro für eine halbe, aber dafür könnt ihr rauchen. Ne? Also würdest du, gut, wir sind jetzt beide nicht Raucher, aber wenn du sagst, du bietest das jetzt deinen Freundeskreis oder deinen Bekannten oder und Kollegen an, hey, in der Kneipe kann man rauchen, aber dafür zahlst du 5 Euro für die halbe. Meinst du, die würden ja sagen? Ich glaub nicht. Die sagen, wisst ihr was? Gehen einfach raus zum Rauchen. Ja, wir gehen einfach kurz raus und dann gehen wir da rein und dann bestellen wir das nächste. Also, ja. Wobei im Winter kannst du sowas, glaube ich, eher verkaufen, weil die Leute denken sich, oh, draußen ist zu kalt, boah. Aber im Sommer kannst du, glaube ich, sowas vergessen. Im Sommer musst du es ja auch nicht anbieten, ne? Im Sommer machst du halt dann einfach auf und dann sagst du, okay, komplett nicht Raucherbereich und wenn ihr rauchen wollt, ich meine, im Sommer, wenn man trinken geht, geht man eh in den Biergarten. Da geht man eh nicht in die Kneipe, wenn man ehrlich ist. Stimmt. Ja. Und im Biergarten wird dann halt einfach geraucht, meine Güte. Ja. So ist das mit den Rauchern und Nichtrauchern. Jetzt haben wir schon ziemlich lange übers Rauchen geredet, wo wir beide Nichtraucher sind. Schlimm, ja. Wie viel haben wir schon auf der Uhr? Wir knacken jetzt gerade die 15 Minuten, während mein Bildschirm gerade schwarz jetzt wird. Ich hoffe, da stürzt jetzt gerade nichts ab. Wow. Ja, genau, jetzt sind wir halt 5 Sekunden drüber, die 15 Minuten. Echt lang. Ja, aber das, ich finde gut, dass man sich einfach unterhalten kann und dann ist auf einmal die Zeit schnell vorbei. Ne? Also von dem her, weil es gibt Podcasts, die sind halt quasi nur eine halbe Stunde lang. Und stell dir vor, wir würden jetzt nur eine halbe Stunde machen und dann wäre schon die Hälfte vorbei. Und wir hätten noch nicht mal das Thema angefangen. Und wir haben eine ewig lange Liste von Themen. Ne? Also von dem her, so ist es ja nicht. Also jetzt nicht die, wir in der Folge behandeln wollen, aber halt über die wir allgemein quatschen wollen. Ne? Also, wo haben wir denn ursprünglich gestartet heute? Ursprünglich mit Kaugummis. Über deine Kaugummis haben wir geredet. Stimmt, mit Kaugummis. Hast du den Kaugummi inzwischen ausgespuckt? Ja, schon lang. Na, das kannst du nicht bringen vor dem Mikro die ganze Zeit. Ja, das stimmt, ehrlich gesagt. Ja. Wie hältst du es eigentlich dann mit Essen vor oder während einem Podcast? Also mit Essen während meinem Podcast? Ja, Essen beim Podcast. Also trinken, ich meine, das hört man ja nicht. Oder auch so, du schluchst da richtig krass. Aber ja, ich trinke halt am Mikro vorbei und essen tue ich halt nichts. Also man kann mal am Tag eine halbe Stunde auch nichts essen. Ja, das stimmt allerdings. Ja. Also dafür kann man sich ja Zeit nehmen. Ja, nee, aber weißt du, während dem Podcast, da gerät man halt in Stress, ne? Und wie wir schon gesagt haben, dann futtert man halt einen Haufen Süßigkeiten und dann stopft man sich dann halt voll, ne? Ja, man muss, es ist halt auch Gewöhnungssache, aber ich habe jetzt nichts vor irgendwas zu essen. Hast du vor irgendwas zu essen? Also ich trinke gern ab und zu nebenbei so ein bisschen, aber sonst alles. Nee, beim ersten Podcast habe ich nicht vor zu essen. Also eigentlich sollten wir schon die Freiheit nehmen, die wir wollen. Wir wollten ja eigentlich, wollten wir mal anfangen hier, dass jeder mal mit einem ordentlichen Scotch halt da sitzt oder mit einem Whisky. Ach so, stimmt. Ja, aber das ist jetzt gut, jetzt während der Aufnahme das zu machen, das ist jetzt peinlich. Ja, das ist ja nur das. Erstes Mal Probe. Das erste Mal, ja, keine Ahnung. Also aufgeregt, wir vergessen das Wichtigste. Ja, genau, den Whisky. Tendierst du auch, wenn du betrunken bist, beziehungsweise angetrunken bist, dass du mehr redest, beziehungsweise dich besser unterhalten kannst mit Leuten? Besser unterhalten. Ja, ich komme einen Ticken mehr aus mir raus. Und ja, versuche halt auch irgendwie mehr mich einzubringen, beziehungsweise mehr von mir zu geben, ist noch nicht immer Sinnvolleres, aber ja, ich weiß nicht, ein besseres Gespräch entsteht dadurch ja nicht. Ja, also ich empfinde, es entstehen immer witzigere Gespräche. Ja. Bloß ich tendiere auch, wenn ich betrunken bin, viele Dinge, die ich nüchtern einfach nicht witzig finde, einfach im betrunkenen Zustand oder angetrunken, einfach voll witzig zu finden. Ne? Also, oder wie ist das bei dir? Ja, dasselbe. Also es entsteht kein besseres Gespräch, es entsteht einfach nur mehr sinnloseres Gelabere. Ja gut, aber zum Beispiel die Leute allgemein, wenn man angetrunken ist, dann tendiert man ja auch mal über Sachen eher zu philosophieren, übers politische Alltagsgedöns oder wie unfair die Welt jetzt ist und so weiter und so fort. Man tendiert ja immer philosophisch zu werden, wenn man angetrunken ist. Ja. Also okay, aber nicht, also ja, das stimmt, man wird philosophischer, aber man redet nur Blödsinn. So, also es kommt ja nichts dabei raus. Ja, aber wenn man es nicht genau nimmt, ist im ersten Moment Philosophie nicht eigentlich einfach nur Blödsinn? Also, ich meine, wer bestimmt in dem Moment, in dem du etwas sagst, ob es philosophisch ist oder oder wurde das nicht einfach im Nachhinein bestimmt? Ich wette, ein Haufen Leute zu der damaligen antiken Zeit haben gemeint, oh, was redet da Platon wieder oder oh, der Sokrates ist hier wieder aber ordentlich besoffen, ne, und erzählt wieder während der Stammkneipe irgendeinen Kack. Hm. Das bestimmen wir erst ja im Nachhinein. Ne? Also ich meine, wir müssten einfach den Selbsttest machen nächste Woche. Wir geben uns einfach die Kante und dann hören wir uns den Podcast nochmal an und dann können wir ja bestimmen, ob der philosophisch war oder nicht. Nee, dann müssen wir eine gewisse Vorbereitung machen und dann geben wir uns nächste Woche die Kante. Okay, eine bessere Vorbereitung. Ja, aber es ist die Frage, ob wir uns an die Vorbereitung dann ja auch halten. Nee, nicht eine bessere, sondern einfach ein bisschen. Ah, du meinst, dass der Alk halt einfach vorbereitet ist, dass wir halt. Ja, nee, auch so einen kleinen Gesprächsleitfaden. Weißt du, dass du irgendwie sagst, okay, wir fangen mit dem Thema an und dann. Ja, das ist halt dann auch die Frage. Das sehen wir dann. Ja, die erfolgreichen Podcaster habe ich keinen gesehen, die halt wirklich einen krassen Leitfaden hatten. Na, also wenn man ein Hauptthema hatte, dann wurde erstmal eine halbe Stunde erstmal über irgendein Vorthema gequatscht, bis man dann irgendwann mal dachte, und so, jetzt machen wir einen Punkt, jetzt reden wir mal über, keine Ahnung, reden wir über das und das, über den und den Film, der gerade im Kino läuft, für den wir extra jetzt diesen Podcast aufnehmen oder so. Na, also. Okay, das heißt, wir brauchen gar keine Vorbereitung, außer den Alk. Ja, genau. Willkommen auf unserer. Also ich bin vorbereitet. Ja, dann fangen wir jetzt auch noch das Rauchen an, weißt du? Und dann sind wir hier Rauchen und Alkohol, perfekt. Ne? Stimmt, dann haben wir den ultimativen Flair. Den ultimativen Flair, ja. Ja. Ich habe letztens ein Interview gesehen, was halt faszinierend ist von einer, weil wir ja gerade beim Philosophen sind, von einer Philosophin, nämlich der Hannah Arendt. Die war in den 60ern oder 70ern, ich weiß jetzt nicht, irgendwann mal, wo es noch, also auf alle Fälle, es war noch Schwarz-Weiß-Fernsehen, bei einem Interview. Und das Krasse ist halt, sie hat halt während dem Interview geraucht und der Moderator auch. Das ist halt so, das kannst du ja heute gar nicht mehr vorstellen. Ich meine, jetzt gut, wir können jetzt behaupten, okay, wir rauchen jetzt und trinken jetzt, heißt im Podcast, und kann keiner überprüfen, so hahaha, ich spiele dafür. Aber jetzt stell dir vor, wir packen jetzt beide eine Kamera hin. Würdest du dich trauen, vor der Kamera zu rauchen? Und beziehungsweise, also wenn du Raucher wärst, ne? Und auch zu trinken? Ja, klar. Also. Du, Anna. Wenn du Raucher bist, dann musst du halt dazu stehen. Du Anarchist. Also, was ist mit der politischen Botschaft, ja? Dass wir keine Raucher unterstützen? Politische Botschaft hin oder her. Wir müssen ja, aber okay, machen die Regel, wenn wir rauchen, müssen wir aber auch diese Bilder einfügen von diesen, keine Ahnung, weißt du, diese Bilder, die es auf der Zigarettenschachtel jetzt gibt, weißt du, und so ein ja, Kind, genau. Das verkrüppelt irgendwo da liegt so, weil die Mutter geraucht hat während der Schwangerschaft und so weiter und so fort. Das müssen wir dann einblenden. Das muss als Regel geben. Zuhörer und Zuschauer bezahlen. Ja, das muss so, dann glaube ich, wäre es auch legitim, im Fernsehen wieder zu rauchen, das wäre es jetzt. Ach, so ein Schmarrn. Das kannst du doch nicht bringen. Also ja, klar, im Fernsehen zu rauchen ist natürlich, ja, das sind alte Zeiten und heute erlaubt es ja keiner mehr. Und auf der Bühne zu rauchen passiert schon noch. Aber es ist halt, ja, kompliziert in dem Sinn. Kompliziert, ja gut, kommt drauf an, wenn man halt Pyrotechnik verwendet und sich dann halt an Pyrotechnik. Nee, halt einfach schon eine Zigarette anzünden ist halt schon, wird halt schon als Gefahr angesehen. Und da musst du eine. Kann so eine Zigarette einen Kabelbrand auslösen? Muss mit der Zigarette ein Kabel brennen, ey. Du kannst eigentlich nichts, also auf einer normalen Bühne kannst du mit einer Zigarette nichts entzünden, weil da nichts entflammbar ist. Ja, dann ist ja die Frage, warum wird es dann als Gefahr angesehen, wenn das nicht geht? Ja, offenes Feuer ist auf der Bühne verboten. Ja, komm, weil ein glühender Stängel als offenes Feuer gewertet wird. Ja, du bräuchtest dann eigentlich eine, oder Feuerwehr. Ne? Oder zählt dann das oder ist es nicht vielmehr so, dass das Feuerzeug oder das Streichholz dann als offenes Feuer zählt? Das würde ich verstehen allerdings, weil dann brennt ja eine kleine Flamme. Aber da brennt ja nichts bei der Zigarette. Aber es geht doch nicht. Glimmt ja nur. Um das Feuerzeug, sondern um die Zigarette an sich. Ja. Ja, weil es ja. Es ist ja nur, ist ja ein Stil, also auf der Bühne ist es halt ein Stilmittel. Und ja, man muss es halt wissen. Ja, und im Endeffekt ist es dann doch wieder eine politische Sache, weil das ein Statement ist, Leute, Rauchen ist schlecht, aber hey, wir sind so kontrovers, dass wir doch rauchen, weißt du, das ist so. Achso, wir müssten jetzt also das Rauchen anfangen, das meinst du? Nein, ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass es da die Leute einfach in den 50ern und 60ern und 70ern nicht wussten. Ich weiß nicht, kennst du die Serie Mad Men? Läuft, glaube ich, ich weiß nicht, ob es nur auf Sky läuft. Da geht es eben darum, geht es halt um eine Serie, um eine PR-Firma, eine Werbespot-Firma, die quasi hier Tabak soll, die sollen ein Image von Tabak aufwerten in den 60ern, weil gerade die ersten Studien aufgekommen sind, dass Zigaretten quasi Lungenkrebs verursachen. Und da haben Tabak-Mongole oder Firmenchefs haben dann diese Firma bezahlt, wie man halt quasi die Zigaretten aufwertet, beziehungsweise das Image von den Zigaretten aufwertet. Ne? Weil die Leute es damals noch nicht wussten. Das ist dasselbe wie jetzt mit diesem, keine Ahnung, diese Abstimmung von diesen Pestiziden, ne? wo es jetzt auch unklar ist, ob es schädlich ist oder nicht, ne? Was jetzt in den Medien war, wo der eine CSU-Abgeordnete dafür ja gestimmt hat, obwohl alle sagten, er soll sich enthalten. Das ist wieder auch so. Damals haben die einfach nicht gewusst, ist es schädlich oder nicht. Und jetzt so 50, 60 Jahre später wissen wir das jetzt alle. ne, Zigaretten also verursachen oder erhöhen erheblich das Krebsrisiko. Ne, und dementsprechend wird es nicht mehr geduldet, weil es heißt, wir wollen schädliche Sachen nicht bewerben. Was haben wir denn für einen Raucheranteil in Deutschland? Das ist eine gute Frage. Schaust du es gerade nach? Mal. Ja. Ja, jetzt sind wir wieder bei den Zigaretten gelandet. Ja, ich lese vielleicht mal einfach mal vor, vielleicht welche Themen wir hier so uns aufgeschrieben haben, über die wir einfach mal quatschen wollen. Damit ihr vielleicht wisst, was so in nächster Zeit vielleicht auf euch zukommt. Ich lese einfach mal von oben nach unten. Also angefangen wollten wir eigentlich reden über die Jugend von heute. Also weil wir ja so alt sind, ne, beide Mitte 45. Ich weiß, wir klingen hier wie Anfang und Mitte 20. Ne? Da, wir haben uns einfach gut gehalten, eben weil wir nicht rauchen. Ne? Wir sind nicht Raucher. Richtig. Ne? Ne? Aber haben Erfahrung wie Leute Mitte 40. Genau, und wollen über die Jugend von heute ablästern. Dann natürlich unvergessliche Spiele, Videospiele eigentlich, über das, was uns in unserer Jugend eigentlich hier am meisten beeinflusst hat. Dazu gehören aber auch natürlich unvergesslich Filme, Musik etc. Einfach was, wo wir sagen, okay, ist unsere Jugend, das hat uns beeinflusst, das hat uns begleitet, das wollen wir euch mitteilen. Hast du inzwischen die Zahlen, der Rauchanteil? Ja. Ja, und? Also ich habe hier, also gesamt hast du Männer 33%, Frauen 27%. Also wenn du sagst, jeder dritte raucht Erwachsene, also ab 18. Okay. Raucht in Deutschland. Und den größten Anteil hast du quasi zwischen 18 und 29 mit fast 50%. Okay. Und das ist von welchem Jahr die Erhebung? Das ist 2013. 2013, ja. Und steht da auch irgendwie noch ein höherer Anteil von früher oder so? Nee, hier jetzt nicht. Okay. Ja, gut, ist noch nicht wichtig. Aber es ist halt auffallend, ne? Also ich glaube, früher war das deutlich höher. Ne, weil man wusste ja nicht, wie schädlich das ist. Und jetzt ist es tatsächlich, würde ich einfach mal stark behaupten, entweder Genussmittel, weil man sagt, okay, mir schmeckt die Zigarette, wobei das, glaube ich, ein sehr geringer Anteil ist. Also ich finde, eine Zigarre wäre ein Genussmittel, aber Zigarette nicht. Weil jeder Raucher muss immer zugeben, die erste Zigarette, die hat nicht geschmeckt. Man hat gehustet, gekeucht, man fand es eklig. Ich weiß doch, wie in der Schule sich einer von einem Raucher in der Klasse die eine Zigarette gekauft hat und die am Pausenhof probiert hat zu rauchen. Der hat sich eine Zigarette gekauft? Ja, ja. Wir hatten einen Raucher in der Klasse, der ist durchgefallen, ja, der Böse. Und das war dann, hat er geraucht und einer von uns wollte mal eine Zigarette ausprobieren und hat sich von dem eine Zigarette abgekauft oder zwei. Für wie viel? Dann, weiß nicht, 50 Euro, 50 Euro sag ich, 50 Cent Euro. Das Stück. Man kann sagen, also der hat gut verhandelt, der Raucher, ne? Der ist jetzt bestimmt irgendwie in der Branche jetzt und verkauft jetzt einen Haufen Zigaretten. Okay. Nee. Und er hat es halt eine Pause probiert und er musste einfach nur husten, den Eimer gezogen, musste nur husten. Ich fand es witzig, ich stand daneben, hat zwar nicht vor, aber ne. Ja. Hast du schon mal geraucht? Nee, beziehungsweise probiert? Noch nie. Ich habe noch nie eine Zigarette in den Mund genommen. Ja, das Einzige, habe ich auch nicht vor. Also Zigarette habe ich auch noch nie in den Mund genommen. Das Einzige, was ich mal gemacht habe, ich habe mir so eine Zeitungsrolle mal zusammengerollt. Und mal kurz angezündet und gezogen und dann habe ich so einen übelsten Hustenanfall gehabt. Ich habe noch nicht mal irgendwie, weißt du, andere Leute machen halt dann, keine Ahnung, so echtes Gras rein. Also nicht so, also kein Marihuana, sondern halt Grashalme, weißt du? Und die packen ja, sich richtiges Gras, ja. Genau, und zünden das dann halt an, weißt du? Aber ich habe halt noch nicht mal das, sondern einfach nur ganz schnell, zack, hier Papier, so Zeitungspapier, genommen angezündet und dann, ja, und sonst eigentlich nie. Ja, gut, Shisha. Ich rauche inzwischen Shisha, aber das zählt ja nicht. Ne? Also ich rauche es ja auch nur, wenn ich in der Shisha-Bar bin mit Freunden. Keine Ahnung, wenn ich bin vielleicht einmal alle zwei Monate bin ich mal in der Shisha-Bar. Ich auch noch nie probiert. Ja. Ja, das ist halt, das ist halt, weil vegan Geschmack tatsächlich. Und weil ich lernen will, Ringe zu pusten. Ach so. Ja, das will ich lernen, weil die letzten drei Male habe ich es immer probiert. Ich krieg's noch nicht hin, ne, weil man muss tatsächlich, ich glaube, als normaler Raucher ist man geübter, weil dann weiß man, wie man leichter das inhaliert. Aber ich krieg das dann halt nicht hin. Ja, das ist der einzige Grund. Ne? Ja. Rauchen. Brauchen böse, böse, böse. Jetzt werden wir wahrscheinlich dann irgendwo mal einen Kommentar von der Luisa bekommen, so, hey! Erstens, cool, dass ihr meinen Namen erwähnt habt, und zweitens, redet nicht so schlecht über Raucher. Weil du bist fett, du isst McDonald's. Die kam, ich glaube, vorgestern in meinem Traum vor. Du hast von Luisa geträumt? Ja. Okay. Weißt du nicht mehr, in welchem Zusammenhang? Boah, ich habe von dir und von Tobi geträumt. Nein. Doch. Oh. Weil wir waren in der WG gemeinsam und keine Ahnung, wir hatten ein Stockbett. Keine Ahnung, wer wie auf dem Stockbett geschlafen hat. Auf alle Fälle lag ich auf dem Stockbett und das Stockbett stand im Wohnzimmer. Und ich habe dann quasi, ich lag oben auf dem Stockbett und habe ich runtergeguckt und ich hatte so, wir haben so ein Panoramafenster und einen Balkon dahinter. Und du und Tobi standet irgendwie auf dem Balkon und habt auf irgendjemanden runtergeschrien und habt die ganze Zeit gelacht, so haha, so nach dem Motto, ihr baut irgendwie gerade irgendwie so einfach nur Scheiße und lacht und habt euren Spaß. Und ich habe gesagt, Leute, das sind doch die ägyptischen Hacker. Weißt du, provoziert die nicht, weil sonst kriegen wir Ärger. Und ihr beide kommt dann rein, oh fuck, und dann macht ihr die Rollos runter und macht die Balkontür zu und lacht und lästert weiter über die ab. Und dann hat mein Wecker geklingelt und dann bin ich aufgewacht. Die ägyptischen Hacker. Ja. Nee, ich träume aktuell ziemlich viel aus. Was ist so irgendwie? Ich schlafe halt irgendwie verdammt lang, also irgendwie 11 oder manchmal so 12 Stunden. Und so die letzten 2 Stunden werde ich dann, also halt irgendwie nach 10 Stunden und 9 Stunden werde ich dann wach, weil irgendwie weil es draußen laut ist, aber so halb wach. Und dann träume ich immer. Oder weißt du, dann träume ich, dann kann ich mich halt mega dran erinnern, so, wenn ich direkt dann aufwach. Weil das irgendwie so im Halbschlaf ist. Voll krass. Okay. Ja, das ist bei mir tendenziell auch eher so, dass ich mich dann, weil man schläft immer ein, dann wacht man auf. Man schläft ein, man wacht immer auf. Und an die Träume erinnere ich mich tatsächlich auch immer am ehesten. Ja. Wir müssten beide mal Traumtagebuch führen. Oh Gott, wie das klingt, Traumtagebuch führen. Ich führe Traumtagebuch. Und dann können wir uns die Geschichten erzählen im Podcast. Nee. Nee. Ach komm schon, sei nicht so. Nee. Ja, also, was hältst du von luziden Träumen? Das sind doch diese Träume, in denen man seinen Traum steuert, oder? Ja, halt so Inception-mäßig halt. Was so Inception-mäßig? Ja, also im Prinzip ist ja, Inception hat ja die Idee der luziden Träume. Luzide Träume nicht so, du weißt, dass du quasi in einem Traum bist, genau. Und kannst halt machen, was du willst. Genau. Ja, okay. Genau. Weil ich habe sogar, glaube ich, noch in meinen Lesezeichen, habe ich einen Ordner über luzide Träume, weil es gibt ja verschiedene Techniken, ne? Weil du kannst ja da irgendwie, du musst so sogenannte Reality-Checks machen, damit du quasi, wenn du die dann immer machst, eine Gewohnheit machst, okay, ich überprüfe, schlafe ich jetzt oder bin ich wach? Ne? Und wenn du das dir tagsüber die ganze Zeit machst und das zur Gewohnheit wird, machst du es dann irgendwann auch im Schlaf. Ne? Weil die Gewohnheiten übernimmt man ja auch im Schlaf, weil es ein Unterbewusstsein ist. Und wenn du es im Traum bist und du das dann checkst, diesen Reality-Check, dann kannst du luzid träumen. Das bedeutet, dann kannst du ja machen, was du willst. Ja. Genau. Man muss sich das erst antrainieren. Ja, das ist mir eigentlich viel zu viel Arbeit, als dass ich dann was umsetzen kann möchte. Dann bin ich dann wieder zu faul, dann denke ich mir, ja, okay, dann vergesse ich halt meine Träume. Dann habe ich ja keine Träume mehr. Träume hast du ja immer noch. Also es klingt schon cool, in einem Traum machen zu wollen, was man will, aber weiß nicht. Okay, jetzt mal abgesehen von allen sexuellen Fantasien, aber wenn du eine Möglichkeit hättest, luzide zu träumen, was würdest du gerne in deinem Traum erleben können? Realistisch gesehen. Was in meinem Traum erleben können? Ja. Puh. Also keine Ahnung. Also ich würde gerne halt fliegen können oder so. Oder halt irgendein Haus haben können und dann die Sachen, die ich nicht haben kann, halt einfach haben in dem Traum. So, keine Ahnung, so. Irgendein Spielzeug, das ich mir als Kind gewünscht habe, dass ich das dann da habe. Oder so. Oder irgendein Computerspiel und das dann halt durchzocken. Und dann finde ich das voll geil, viel, viel geiler als das echte Spiel in der Wirklichkeit. Ja. Also fällt mir jetzt eigentlich nichts Spezielles ein, was ich auch nicht so bekommen könnte oder was ich mir auch nicht so wünsche. Der Lukas ist halt einfach, der hat halt so viel Kohle, der kann sich halt alles kaufen, ne? der kriegt alles. Ne? Ich brauche halt einfach gewisse Sachen. Oder wünsche ich mir nicht. So, brauche halt kein krasses Auto und brauche halt auch kein, weiß nicht, iPhone. Ja, gut, halt weil wenn man ja noch größer denken will, keine Ahnung, ich brauche kein Milliardär zu sein oder Millionär oder. Ja, weil er schon Trillionär ist, weißt du, der denkt gar nicht mehr so klein. Richtig, ich denke ja gar nicht mehr so klein. Ne. Ah, nee. Was ist denn dein Geheimnis, dein Geschäftsmodell? Mein Geschäftsmodell? Ja. Vertraue niemanden. Vertraue niemanden, nur dir selbst. Ist das nicht traurig? Ist das nicht wirklich traurig, dass man niemanden auf der Welt vertrauen kann, außer uns selbst? Weil ich glaube, Luisa hat uns damals diese Geschichte im Vertrauen erzählt und wir plappern die jetzt einfach in der Öffentlichkeit hier einfach im Podcast aus. Tja. Ja. Bist du ja, eigentlich? Es ist traurig, aber wahr. Klar, man in seinem Leben trifft man Leute, wo man sagt, okay, auf die kann man sich verlassen, aber Fehler sind menschlich und Menschen machen Fehler und das passiert einfach. Man selbst macht Fehler, also kannst ja eigentlich theoretisch nicht mal dir selbst vertrauen oder ja. Ja, aber da ist das nicht ein Widerspruch für dein Geschäftsmodell? Vertraue niemanden außer dir selbst, wenn du dir nicht mal selber vertrauen kannst? Ja, ich kann ja mir selbst vertrauen. Ja. Ja, aber. So weit muss ich schon gehen. Ja, das, vielleicht war das jetzt zu philosophisch gerade eben, aber ich kann mir selbst vertrauen. Ja, nein, das beurteilen wir im Nachhinein. Ob es philosophisch war oder nicht. Im Zweifelsfall, während der Aufnahme ist es nicht philosophisch, sondern nur im Nachhinein. Okay. Keine Ahnung, wir schicken nee, das also dann. Ich kann ja mir selbst vertrauen, ja. Und wenn ich Fehler mache, dann liegt es an mir und dann weiß ich, dass ich den Fehler gemacht habe. So. Das ist ja kein Vertrauensbruch. Ich meine. So nach dem Motto, du redest nicht mehr mit dir selbst, ne? Ja, du kannst halt jemandem nicht mehr vertrauen, wenn irgendwo ein Vertrauensbruch entstanden ist. Und du kannst dir selbst. Mhm. Klar, kannst du vielleicht Dinge machen, die du dir nicht selbst verzeihen kannst. Ja, gut. Aber wie ist das denn mit Leuten, die multiple Persönlichkeitsstörungen haben? Die können sich ja sie selber niemals vertrauen. Gut, die haben andere Probleme. Ja. Hättest du gerne multiple Persönlichkeitsstörung? Nein. Okay. Was wäre eine Eigenschaft an dir, die du sagst, okay, die hätte ich wirklich gerne als eine andere Person, wenn ich multiple Persönlichkeitsstörung hätte? Wo du sagst, okay, die wird dir auch nicht schaden. Ne? Mal abgesehen von diesen Horrorszenarien, wo du, keine Ahnung, du bist halt ein voll schüchterner Typ und auf einmal hast du eine zweite Persönlichkeit, die voll aus sich rausgeht und halt ohne über die Konsequenzen nachzudenken irgendeine Scheiße baut oder so. Sondern einfach sagst, okay, du hast halt die und die Eigenschaften, die machen nicht aus, aber die und die Eigenschaften hätte ich gerne, aber die will ich nicht zusätzlich zu mir haben, weil ich will ja bleiben, wer ich bin. Aber wenn ich dann die Möglichkeit hätte, eine zweite Persönlichkeit mir anlegen zu können, verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Ja, also welche Eigenschaften werden das denn? Ich würde mich gern für andere Leute mehr interessieren, so. Wenn ich mich mit denen unterhalte, weil ich interessiere mich eigentlich wirklich null für egal wen, ja. Also jetzt so oberflächlich gesehen. Das ist, das öffnet mir gerade sehr stark die Augen, Lukas. Nee, also keine Ahnung, ja, klar, wenn du ein Freund von mir bist, okay, dann will ich schon ungefähr wissen, wie es dir geht, aber wenn ich jetzt irgendwie mit jemandem unterhalte, den ich jetzt nicht so besonders gut kenne und der, ich frage halt die Leute nicht, ja, irgendwie, boah, was machst du so und boah, wie ist das so bei dir und ey, was geht bei dir? Oh, wie fühlst du dich damit? Sondern, weiß nicht, ich lasse mich dann befragen, wenn die andere Person das gerne so will. Aber ich interessiere mich irgendwie nicht so wirklich, sodass ich mir denke, ah, das hat mich jetzt schon immer interessiert. Das wollte ich eigentlich gerne mal wissen von dir. So, ja, und dadurch entsteht halt immer ein relativ einseitiges Gespräch. Also jetzt nicht einseitig von dem Sinne, dass immer nur einer redet, sondern dass halt einer so die Fragen stellt und ich antworte halt. Okay, also nach dem Motto, du brauchst halt immer eine Anfrage und dann musst. Ja, genau, ich muss quasi gefragt werden, sodass ich halt irgendwie aus mir rauskomme oder dass halt irgendwie ein vernünftiges Gespräch sich entwickelt. Das bedeutet, ich kann selber von mir aus kein Gespräch irgendwie so ja, so leiten oder einleiten. Ja. Das heißt, du wärst lieber ich als deine zweite Persönlichkeit. Was das angeht. Ja, nee, nur die Eigenschaft. was das angeht, natürlich. Nee, nicht weil, gut, wenn ich mich selber sehe, dann, klar, jeder hat so seine eigenen Selbstzweifel und seine eigenen Probleme und sein eigenes Päckchen zu tragen. Ja. Genau. Ja, tatsächlich. Aber interessant zu hören. Also da würde ich gerne mehr hören von dir in Zukunft, Lukas. Ne? Also es interessiert mich wirklich. Du bist mir wichtig, kriegst Lukas. Kriegst du alles. Ja. Nee, ja. Was bei dir? Also ich wäre gern viel mehr Extrovertierte. Also. Echt? Ja, also. Also nicht als ich, sondern als meine zweite Persönlichkeit, die halt so nicht nur in so Sachen wie Podcast oder vor der Bühne so extrovertiert ist, sondern einfach nur offen mit Menschen, einfach krass so nicht, weil momentan brauche ich halt, ich brauche einen Ankerpunkt, um mit Menschen connecten zu können. Ich brauche eine Gemeinsamkeit oder den gleichen Humor, ja gut, das ist wieder eine Gemeinsamkeit oder irgendeine Situation, ja gut, man kann es immer zusammenfassen mit Gemeinsamkeit, man braucht irgendwas, was einen jetzt verbindet. Dann bin ich relativ extrovertiert, beziehungsweise dann öffnet man sich ja leichter. So geht es, glaube ich, vielen Menschen. Aber ich wünschte, meine andere Persönlichkeit wäre dann quasi so, ich kann zu irgendeinem Passanten gehen und kann dann sagen, hey, komm, rauch eine mit mir. Ja, weil dann wäre meine andere Persönlichkeit auch Raucher. Ne? Das ist ganz wichtig, ne? Weil Raucher können leichter mit anderen Leuten connecten. Ne? Siehst du ja, weil sogar, die können sogar Leute wie dich, die nicht Raucher sind, einfach mit reinziehen in Gespräche. Und dementsprechend wäre das, glaube ich, was, also gar nicht mal so offen und ehrlich Interesse, sondern einfach nur extrovertiert. Am liebsten noch so arschlochmäßig so sein eigentlich, dass man alibimäßig sich so interessiert. Einfach nur extrovertierter sein. Also gar nicht mal so wirklich interessieren, sondern einfach nur extrovertiert. Das heißt, ich kann in jeder Situation schlagfertig sein. Ich kann jedem alles ins Gesicht sagen, ohne mir Gedanken drüber zu machen. Ha, könnte es dem jetzt gefallen oder nicht? So, solche Sachen. Okay. Ja, das heißt, wir werden beide, wenn unsere beiden alter Egos, wären dann tatsächlich viel, viel bessere Podcaster wahrscheinlich. Als wahrscheinlich. Wir das, naja, weiß nicht. Vielleicht nicht tiefgründiger oder nicht interessanter, aber genau. Lauter, keine Ahnung. Ja, weil stille Wasser sind tief, ne? Ne, weil, stille Wasser sind tief. Weil wir beide sind ja im echten Leben sind wir Leute, die eher Denker sind, weißt du, wir sind nicht einfach so irgendwelche Leute, die einfach nur machen, sondern wir denken. Echt? Würdest du dich als Denker bezeichnen? Okay, also ich bin eher ein Zerdenker, würde ich mal sagen. Ein Zerdenker? Ja, ich zerdenke sehr viele Dinge. Ich bin ein zu wenig Denker. Ein zu wenig Denker. Oder ein gar nicht Denker. Ein Gar-Nicht-Denker, passt. Also du bist der Gar-Nicht-Denker, ich bin der Zerdenker. Und dann trifft sich das Gar-Nicht und das Zer und dann haben wir ein Gar-Nicht-Denker. Also, okay, du merkst, mein Zerdenken läuft gerade. Ja, hat dich zerdenkt. Ja. Es hat mich gefickt. Gefickt. Mein Hirn gefickt. Junge. Genau. Ja, boah, jetzt haben wir schon fast die 45 Minuten gepackt. Hätte ich nicht gedacht. Nice. Ja, das ist, glaube ich, auch mega professionell, jetzt während dem Podcast immer die Minuten anzusagen, weil die Leute sich wahrscheinlich auch denken so, jetzt könnten die mal bald aufhören, weil jetzt wird es langweilig. Weil ehrlich gesagt, am Anfang werden jetzt alle zuhören, die werden jetzt alles nur auf Mitleid zuhören oder weil sie noch Freunde sind oder denken sich, boah, können die mal zum Punkt kommen oder so? Oder was denkst du? Es geht doch nicht darum, auf einen Punkt zu kommen. Wie meinst du jetzt? Ja, oder? Es geht doch nicht darum, um irgendwie auf einen Punkt zu kommen. Ja, nee, halt also quasi zum Ende zu kommen, weißt du, die hören sich das einfach nur an, weißt du, ach, jetzt war es jetzt okay, weil wir sie kennen und ja, okay, kommt mal zum Punkt. Weil das haben mir die Leute oft vorgeworfen bei meinen YouTube-Videos, die haben alle gesagt, die sind zu lang, du musst kürzer halten, bringst sie eher auf den Punkt und so weiter und so fort. Gut, aber das ist halt auch ein anderes Format. Das stimmt allerdings. Weil das hier kann man auch schön nebenbei laufen lassen, ne? Irgendwie zum Zocken und so weiter und so fort. Weil ich bin so ein Podcast-Hörer, der alles nebenbei laufen lässt. Also ich kann jetzt auch keine 4-5 Stunden Podcast mir einfach nur als Standardbelustigung anhören. Das läuft halt nebenbei, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, irgendwas zu tun habe. Ja, von dem her. Bist du eigentlich Podcast-Hörer? Nee. Ich glaube nicht. Nee, nicht wirklich. Aber ich habe so ein paar YouTube-Sachen, die ich so ein bisschen so podcastmäßig mir gebe. Okay. Ja, zum Beispiel? Ja, ich habe einen Produzenten und quasi, also einen Musikproduzenten auf YouTube geedet. Und der macht halt so Interviews mit anderen Musikproduzenten. Und das sind halt so 1-Stunden-Interviews, wo sie halt irgendwie darüber reden, ja, wie, was geht so in der Musikindustrie oder wie war das mit dem und dem Künstler? Oder was, ja, was ist deine Einstellung, wie man also mit Künstlern umgeht? So. Das ist ganz, ganz cool, ganz interessant. Ja, und du so als Trillionär, würdest du dir ein paar Künstler einfach nur so anstellen? Einfach nur die dich einfach so belustigen? Anstellen? Ja, einfach nur die sitzen den ganzen Tag bei dir einfach in deiner Villa und machen Musik. Einfach nur den ganzen Tag. Ja, aber die sind alle tot. Oh. Mir ist es letztens aufgefallen, ich sagte, ja, meine Lieblingsband oder Lieblingsmusik, und dann dachte ich mir so, hä, die sind alle tot, so Linkin Park, dann ja, gut. Nirvana. Da ist halt einer tot, ne? Dann, ja, aber die Band, so ohne Chester ist Linkin Park kein Linkin Park mehr. Ja, aber glaubst du nicht, die werden den Soundgarden, Motorhead, Jimi Hendrix, Bob Marley, so, die könnten alle noch leben. Gut, Motorhead, der Lemmy vielleicht nicht mehr, aber. Ja, dann müsstest du deine Trilliarden einfach in Kohle investieren, dass du die Leute zurückholst. Ne? Dass du die zurück zum Leben holst. Ewiges Leben so. Nee. Würdest du eigentlich gerne ewig leben wollen? Nein. Warum nicht? Ja, also irgendwann muss es dich doch langweilen. Also. Ja, was machst du denn mit der Zeit? Oder. Du musst, ja. Ja, sag das mal einem Mann, der vor 6000 Jahren gelebt hat, ob der sich inzwischen langweilt. Ich denke, ja, jetzt ging es vorwärts. So. Die 4000 Jahre davor waren ein bisschen ein bisschen langsam. Ein bisschen langsam, ja. Und jetzt geht's halt voll ab, ne? Und ich meine, steigt ja exponentiell, weil, und dann musst du dir vorstellen, sagen wir mal, du lebst nicht unendlich. Das ist natürlich, das stelle ich mir vor, kacke vor, weil irgendwann mal erlebst du, wie das Universum zusammenkollapst und dann bist du eh weg, ne? Aber, sagen wir mal, du hast ein sehr, sehr langes Leben. So, du kannst ja mehrere tausend Jahre leben. Wenn die allgemeine Lebensdauer länger wäre, dann hätte ich damit kein Problem. Aber jetzt irgendwie zu sagen, okay, alle leben bis ungefähr 80, aber du lebst bis 250, ist das halt, das ist halt was anderes. Ja, weil viele sagen ja immer als Argument dagegen, dass sagen, oh, ich sehe alle meine Liebsten, sehe ich alle sterben. Wiederum aber siehst du aber deine Enkel und Urenkel und Urenkel alle Kinder kriegen, ne? Und du siehst dann alle aufwachsen. Das muss auch geil sein. Ja, das stelle ich mir schon cool vor. Gut. Aber so, wenn du halt irgendwie 250, also dieser Abstand einfach, der ist halt dann, ja, zu krass. So. Dann macht das Ganze ja keinen Sinn. Ja. Also ich würde mich ehrlich gesagt freuen, so irgendwie, wenn wir in den Weltraum fliegen könnten oder so, dass ich das alles miterleben könnte. Bis die Zeitmaschine erfunden wäre. Wenn du im Himmel bist, dann ist es doch egal. Ja, aber dann, das ist ja ein neues Erlebnis. Ich meine, das, also ganz ehrlich, bevor jetzt die Raumfahrt tatsächlich vertouristisiert wird, ne, dass man sagt, okay, ich mache Urlaub auf dem Mars oder so für 2 Wochen oder so, ja. da werden jetzt so mindestens 100 Jahre vergehen. Ich glaube sogar mehr. Erstmal wieder auf den Mond fliegen. Wann ich glaube, ich glaube vor 30 Jahren. Ja, der Mond 40. ist ja nicht mehr interessant. Auf dem Mond, da hat man halt die Gesteinsproben. Was willst du auf dem Mond? Da haben sie gemerkt, okay, das ist nicht habitabel. Da Mond brauchen wir nicht mehr. Ja, wann ist das letzte Mal ein Mensch auf irgendeinem anderen Planeten gelandet? Ja, noch nie. Wenn du es genau nimmst. Eben. Ja, deswegen meine ich ja, wir haben angefangen vor in den 70ern, haben wir angefangen mit der Mondlandung. Jetzt haben wir inzwischen Roboter, haben wir auf dem Mars. Ne, letzten 20 Jahre. Und sagen wir mal, lass die nächsten 150 Jahre verstreichen, dann kann es sein, dass wir definitiv, wie bei Passenger oder so, dass wir dann auf einen neuen Erdenplaneten oder so, dass wir dort Urlaub machen oder so. 150 Jahre. Ja, ich sag 150 Jahre. Wenn dieser Podcast jetzt in 150 Jahren oder 150 Jahre überlebt, auf irgendeiner verstaubten Server-Festplatte irgendwo noch überlebt und ihr kommt trotzdem noch auf unseren Podcast, bitte Leute, schreibt auf die Kommentare, ob ihr auf einem anderen Planeten seid oder nicht. Ja, weil bis dahin ist auch die Technik erfunden, hoffentlich, dass wir auch wirklich auch so lange leben können, ja, dass wir es auch lesen können, weil doof ist natürlich, wenn ihr kommentiert jetzt gerade und wir sind halt schon tot beide, ne, das wäre natürlich kacke. Unlucky. Ja. Macht auch gerade so mega Sinn jetzt im Nachhinein, wenn man jetzt drüber nachdenkt. Ja, am besten lasst es sein, das bringt ja nichts zu kommentieren, also im Nachhinein. Oder ihr habt eine Zeitmaschine und könnt die Kommentare in die Vergangenheit senden. Dann macht das bitte. Dann schreibt rein, hey, ich bin aus dem Jahr, keine Ahnung, 2350 oder 2320 und ich beschreibe euch gerade vom Mars in die Vergangenheit. 200 Jahre zurück oder 300 Jahre zurück. Ja. Alrighty. Ich würde es machen, wenn es geht. Bitte. Weißt du, woher dieses Alrighty eigentlich kommt? Keine Ahnung. Das kommt von Jim Carrey, ne? Okay. Der hat das nämlich geprägt, dieses Alrighty then. Alrighty. Kennst du das nicht? Dieses Alrighty then. Vor allem, wie du es jetzt vorher betont hast. Ja, der hat, nope. Der hat eine ganz tiefgründige Story erzählt. Der hat gemeint, der konnte die ganze Nacht nicht schlafen, als er angefangen hat mit Stand-up so, oh, was soll ich machen, wie kann ich denn die Leute, was wollen die Leute, was wollen die Leute, was muss ich bringen, was wollen die Leute? Bis ihm dann eines Nachts quasi klar geworden ist, dass die Leute einfach nur vergessen wollen. Die wollen in dem Moment, wo sie Stand-up schauen, wollen die ihre Alltagsprobleme vergessen, die wollen einfach nur Spaß haben. Ja. Ne? Und von dem her, dann hat er quasi dann gesagt, okay, er beginnt sein Bühnenprogramm immer mit diesem Satz so, nach dem Motto, und meine Damen und Herren, wie geht's euch denn, dann, alrighty then, wenn ihr das, er fragt, im Prinzip ist es eine rhetorische Frage, er fragt, bricht die Frage dann ab quasi. Bricht die Frage ab und sagt, okay, wenn das so ist, okay, dann lege ich los, weißt du. Und dieses alrighty then ist dann so sein Markending geworden, so. Ich weiß nicht, wie sie es auf Deutsch dann übersetzt haben, wahrscheinlich irgendwie so, dass du es gar nicht raffst, also ich wette in seinen Filmen oder so weiter. Hat man das denn, wenn man die jetzt wieder schauen würde, würde man das denn sehen? Ja, yeah. Alrighty then. Ne? Dann interessiert uns nämlich auch nicht die Meinung unserer Zuschauer, sondern wir machen die Kommentarfunktion alle aus. Ne, Kommentare lesen, muss man schon. Ja, das gehört dazu, Kommentare lesen. Man darf es halt nicht an sich rankommen lassen. Ja gut, du implizierst ja gerade, dass die Kommentare alle negativ sind. Ja, natürlich. Was glaubst du denn? Ja, okay, also wir gehen davon aus, wir haben gleich nur Hater. Weißt du, die Leute abonnieren uns nur, um zu haten, weil sie sagen, was für ein scheiß Podcast. Hört auf, Podcast zu machen. Ja. Gut. Wisst ihr was? Ihr habt es geschafft. Wir hören auf. Genau. Ich habe keine Lust mehr. Es ist vorbei. Aus und vorbei. Allein die Vorstellung, dass dein Hater jetzt schon kommentieren könnte, der versaut mir echt den Spaß. Da habe ich richtig Bock, hier noch eins gleich zu machen, ja? Ja, du bist so einer, der Kontra gibt, ne? So nach dem Motto, wisst ihr was? Nein, jetzt erst recht. Wenn du so kommst, dann... Ja, jetzt machen wir einen 5-Stunden-Podcast, wo wir über jeden Scheiß reden oder wo wir am besten nur reinatmen und dann hörst du dir das an. Eine 10-Stunden YouTube-Einatmen-Version. Atmen. Also Atemgeräusche. Oder so schneiden. Könnte ich glatt 3-4 Stunden lang machen am Stück. Ja, mindestens. Ja, das stellen wir auf YouTube, das monetarisieren wir und dann verdienen wir fett. Gut. Ja, den Gewinn kannst du mir überlassen. Du hast ja deine Trilliarden, weißt du, dann kannst du mir den Gewinn überlassen. Ja. Dann verdiene ich halt vielleicht, keine Ahnung, dann die YouTube-Milliarden, dann bin ich halt Millionen mehr. Hm. Ne? Ja. Gut. Wollen wir vielleicht irgendein Thema anfangen von unserer Liste? Nee, das wäre langweilig. Wozu haben wir uns die Gedanken gemacht, ne, über den ganzen Scheiß hier? Ja, wozu haben wir Brainstorming gemacht? Ja, wozu? Ihr habt uns Gedanken gemacht extra. Wozu überhaupt ein gutes Mikro gekauft, ne? Ich hätte ein Headset-Mikro weiter nutzen müssen. Ja. Nee. Nee, das braucht. Da habe ich was dagegen. Okay, dann reden wir nicht über. Muss schon High Quality sein. Ja, du kannst ja mal ein Thema vorlesen, wenn es mir gefällt, dann. Okay, ich mach mal weiter mit Konzert-Insider, wobei das ist eher so dein Ding. Dann kannst du von verschiedenen Konzerten, die du auf- und abgebaut hast, kannst du erzählen. Oder bester Alkohol und schlechtester Alkohol. Wer wären wir im Mittelalter? Komische Alltagsmarotten, die wir haben. Warum ist es wichtig, Unordnung in der Wohnung zu halten? Ja? Wichtig, aktiv, ne? Man haltet eine Unordnung, aktiv, hält man, ja. Macht man aktiv, ne? Man, zwar unbewusst, aber man macht das mal aktiv. Liebe Freunde und alles, was zugehört, Ehrenamt oder die Pfadfinderzeit, die wir hatten. Oder warum wir nicht mehr LeFloid schauen. Wobei, das muss man mal vorbereiten, da muss man eine Pro- und Kontraliste muss man da machen. Dann. Tiefkühlpizza, was ist die beste Tiefkühlpizza? Oh ja. Ja. Dann hier so mein Guilty Pleasure, der Wohlgeruch von stinkenden Sachen. Ne, also jeder kennt es, jeder hat es mal gemacht. Einfach mal einen stinkenden Socken oder einen stinkenden, schon drei Tage getragenen T-Shirt mal kurz riechen. Man findet's geil, aber im nächsten Moment so. So. Genau, dann Herr der Ringe und warum der Hobbit scheiße ist, also die Filme, also die Bücher jetzt nicht, weil die Bücher waren ja eigentlich okay. Buch. League of Legends, für und wieder von Sitcoms, warum der Brexit für uns gut ist, keine Ahnung, warum ich das aufgeschrieben habe, Popmusik, dann unsere Lieblingscomedy, Kabarett, Game of Thrones oder Dr. House, wobei das, da kann ich selber einen Podcast alleine füllen. Jackass, da kannst du wahrscheinlich selber einen Podcast füllen. Dann dein Guilty Pleasure, würde ich mal sagen. Grand Tour und Top Gear im Vergleich. Spotify und Co. Allgemein Musikverwaltung und iTunes und so weiter. Da wolltest du drüber quatschen. Genau, YouTube und Twitch, was wir da schauen und warum. Wobei, da hast du mal heute, glaube ich, schon abgehandelt. Deinen einen Kanal. Was ist besser, Netflix oder Amazon? Dann, da habe ich den O-Saft. Dann über Faktastisch und Galileo, warum die so besonders sind und warum die so lehrreich sind und warum man die unbedingt schauen muss und jeder Quelle vertrauen muss, weil sonst, wenn ich die nicht schauen würde, dann woher wüsste ich denn, was Jumbo am leckersten schmeckt und wo ich am besten mein Geld für Fastfood hinhauen könnte, beziehungsweise woher würde ich sonst wissen, wie Kugelschreiber hergestellt werden, ne, in auf dem laufenden Band. Solche Sachen. Ja. Ja. Oder mein Favorit tatsächlich, und ich würde gerne vielleicht auch nur kurz, wenn es ist, der letzte Faktastisch-Post, den ich gelesen habe, den fand ich super witzig. Nämlich hier, Sarkasmus ist in Nordkorea verboten. Per Gesetz. Ich meine, gut, was nehmen die überhaupt als Sarkasmus wahr? Und beziehungsweise, wie wollen die das dann messen? Ist das dann wie bei der Stasi, dass man dann verpfiffen, das wird dann alles aufgeschrieben und wirst du verpfiffen und dann kommst du dann in die Arbeitslage? Ist das nicht an sich schon sarkastisch? Ja, also. Geistige Einschränkungen sind ja also hirnrissig. Ja, du kannst ja, das ist ja dasselbe, als wenn du jetzt verbietest, okay, wir reden jetzt über, keine Ahnung, wir reden jetzt über deutschen Fußball oder so, oder allgemein über irgendein Thema, das ist ja Sarkasmus, beziehungsweise, wie kann man ein Stilmittel, ich meine, Sarkasmus ist ja ein Stilmittel, wie man kommuniziert, wie kann man sowas verbieten? Wenn man sarkastisch sein dürfte, dann. Ja. Dann kann ich gleich nach Hause gehen. Also. Nach Hause gehen, ja, die lassen dich, das ist ja der Clou an der ganzen Sache, die lassen dich nicht mehr nach Hause. Du wirst ja weggesperrt, für immer. Ach so, ist auch krass. Ist. Ja. Okay. Ja. Dann, wo war das, Japan? Nein, Nordkorea. Ach, Nordkorea. Ja. Ja, der kommt Nordkorea, da brauchen wir gar nicht anfangen, ist ja. Da darfst du ja gar nichts. Da darfst du ja nicht mal essen. Okay, und wie, jetzt, das war jetzt sarkastisch. Dafür müsste man nicht sofort wegsperren, Lukas. Ja, ich hab das ernst gemeint. Die Sarkasmuspolizei wird dich jetzt holen und wird dich ins selbe Gefängnis stecken in die Türkei wie den Jan Böhmermann. Ja, klar, gern. Gern. Ja, Müllermann, mit dem wärst du gerne im Gefängnis, ne? Ja. Ja. Mehr witzig. Lustige Zeit. Ja, gut, ja, was heißt lustige Zeit? Ich glaube, der wird dich gar nicht kennen, weißt du? Ich glaube, der ist nur witzig und macht coole Insider mit Leuten, die er kennt. Na, den lernt man schon kennen, weißt du? Ja, dann machen wir jetzt den Test. Einen Test? Ja, lieber Jan Böhmermann, solltest du irgendwann mal diesen Podcast hören, was ich mal stark bezweifle, aber sollte mal der Fall sein, du kennst mich nicht persönlich, ne? Und du am besten hörst du dir auch keinen weiteren Podcast an, weil dann erfährst du auch nicht mehr über mich. Du hast jetzt nur eine Stunde Aufnahme, wo du ganz grob weißt, wie ich drauf bin, und mehr gibt es nicht. Ne, also von dem her, lieber Jan Böhmermann, du hörst dir das an und dann beweist du uns, dass du auch witzig sein kannst, auch ohne Insider von deinen Freunden. Das ist doch eine Idee. Mach mal, Lukas. Das ist eine Idee. Das ist ein Deal. Und dann beurteilen wir, ob es witzig wäre, mit dir im Gefängnis in der Türkei zu stecken. Oder sonst wo. Oder halt in Nordkorea, wo dann dein Sarkasmus dann verboten wäre. Nein, wir wollen ja nicht zu sehr drauf rumreiten. Naja, das ist gut. Ja. Nordkorea. Ja, was hältst du von Nordkorea? Ich find's witzig. Du findest, ja, ich meine, allein das Land selber ist doch... Ich find's sau witzig, also jetzt, ich überhaupt keinen... Ich meine, allein das Land selber ist doch Satire, oder nicht? Ich meine, ist das ernst gemeint, was der Präsident oder Diktator da, selbsternannte Diktator, der kann das doch nicht ernst nehmen. Nee, ich glaube schon, dass die das alle ernst meinen. Also ich glaube, das ist einfach nur ein PR-Gag, damit die Koreaner einfach nur auch mal im Gespräch sind. PR-Gag? Ja, weil ich meine, nee, was ist ein Korea? Was von Südkorea? Was kennst du aus den Südkoreanern? Oh, weil, stimmt, die Südkoreaner sind doch beim League of Legends, sind die doch so gut, ne? Ja, die Südkoreaner, das sind ja alles ganz normal. Normal, gut. Normal ja, sind sie nicht, aber... Aber die Koreaner sind doch, glaube ich, momentan vom Ranking die Besten. Bei den E-Sport-Sachen. Ja, das stimmt. Ja. Schau, das ist dann für die Nordkoreaner, die sagen sich, okay, wir haben halt... Also wir sind in League nicht die Besten, deswegen müssen wir... Ja, die haben dann einfach ihr eigenes Ding, ne, nach dem Motto, ich habe jetzt mein eigenes Ding, ja. Und, macht Sinn. Ja, und ich verbiete in meinem Land selber Sarkasmus, aber bin selber übel sarkastisch. Wahrscheinlich ist es auch Absicht, das ist, weil damit niemand merkt, wie lame eigentlich der Kim Jong-un ist. Da darf niemand sarkastisch sein, weil wenn niemand sarkastisch ist, denkt sich jeder, ist immer total ernst. Und wenn der mal einen Witz macht oder beziehungsweise wenn der in der Presse steht, denkt man sich, boah, wie sarkastisch, oh, wie süß, oh, wie lustig das ist. Das ist alles Kalkül. Der hat doch niemals Atomwaffen. Wir sind niemals in der Schwelle vom Dritten Weltkrieg oder hier Kalten Krieg zwischen Korea und... Schmarrn. Niemals. Wo soll denn die herhaben? Ja. Also liebe, ja, kleine, kein Einkommen. Also liebe kleine verstrahlten Atomkinder, wenn ihr unseren Podcast hört nach dem Fallout, gönnt euch. Gönnt euch. Ja, aber ansonsten, hey, solange das nicht passiert, wir bleiben immer im Recht. Wir bleiben immer im Recht. Ich glaube, das ist PR. Ne? Die haben einen super PR-Manager. Ne? Zweifel, das ist PR, aber wir müssen nicht immer einer Meinung sein. Ja gut, das ist ja klar, das ist der Vorteil von Meinungsfreiheit. Eben, ja, haben wir ja in Deutschland. Das haben wir glücklicherweise in Deutschland. Die Nordkoreaner, ich weiß nicht, inwiefern die das ja haben. Wenn die noch nicht mal Sarkasmus haben dürfen, dann... Ja, dass die eine Meinung haben, das darf mich gescheit wundern. Wobei ich finde, auch Sarkasmus ist, glaube ich, das Hauptmedium von uns Deutschen, um Meinung zu äußern. Ich kenne kaum eine Meinung, wo jetzt nicht irgendwie ein sarkastischer Witz mit eingebaut ist. Oder würde dir auf Anhieb irgendeine berühmte politische Situation oder irgendwas einfallen, wo du sagst, okay, das wurde jetzt nicht irgendwie mit Sarkasmus kommuniziert. Mir fällt gar nichts ein. Ja, schau, dir fällt nichts ein. Also habe ich recht. Also es gibt kein Beispiel, mit dem ich widerlegen kann. Also habe ich recht. So läuft das halt. Das ist Wissenschaft. Ja. Bin ich der Einzige, der das jetzt witzig fand? Nein. Ja. Ah, oh, oh, oh, I see what you did there, I see what you did there. Das war echt witzig. Ja, ich weiß. Ja. Ja, schade, ich dachte, das Thema gibt irgendwie mehr her. Was war denn das Thema? Sarkasmus in Nordkorea verboten. Ach so. Ich dachte, da fallen mir zig Gags ein, aber irgendwie fällt mir auch da nichts ein. Das ist immer das Doofe, wenn man einen Podcast halt macht, wo man ein Thema dann fix macht. Ich glaube, wir sollten das lassen mit den Themen. Ich glaube, die Liste mache ich weg. Ja, wir schauen einfach, was so der Tag gebracht hat bei jedem und dann läuft es ja eh. Das hat ja vorhin auch gut funktioniert. Wir sind von dem einen ins andere. So. Okay, gut, dann ist die Liste weg. Ja, schmeiß sie weg, alte 4. Zack, okay, die Liste ist weg. Nice. Wunderbar. Das heißt, das ist der erste und einzige Podcast, weil jetzt haben wir über alles geredet, was uns einfällt und jetzt ist die Luft raus. Ja, genau. So, Leute, das war's jetzt. Ja, es war eine schöne Zeit mit euch. Wir haben viel durchgemacht. Ja, danke, dass ihr... Viele Schönes erlebt und es war uns eine Ehre. Ja. Ich glaube, für diesen Sarkasmus würden wir in Nordkorea eingesperrt werden. Ho, ho, ho. Ja, natürlich. ja, so ist das denn. Ja, hast du denn noch was in deinem Alltag, was du denn heute mit den Leuten da draußen teilen möchtest? Ich mit den Leuten, ich habe hier ein Audio-Interface und da ist die USB-Buchse im Arsch. Ja gut, das ist jetzt natürlich für alle technisch versierten Zuhörer ist das jetzt natürlich ein Ohrenschmaus, kann man das sagen? Schmaus, ja. Ein Ohrenschmaus. Man sagt ja Augenschmaus, wenn man sagt, okay, etwas ist besonders ansehnlich. Aber wenn etwas besonders qualitativ hoch im Audio. Ohrenschmaus, ja. Ohrenschmaus, okay. Ja. Okay, in Zukunft sage ich jetzt immer Ohrenschmaus, wenn mir irgendwas gefällt. Ich brauche es als Google-Erweiterung. Das ist alles, wo überall immer gefällt mir steht, brauche ich jetzt Ohrenschmaus oder Augenschmaus. Das muss ich dann auswählen können. Die Reactions auf Facebook statt hier Daumen hoch und hier gefällt mir, mache ich Augenschmaus oder Ohrenschmaus. Okay, das ist seltsam, aber okay. Hey, ich bin okay, wie ich bin. Ich finde es echt seltsam, aber ich finde es okay. Ja, weil ich okay bin, wie ich bin, ne? Ja, du bist schon okay. Nichts ist seltsam, alles ist normal. Was, alles ist normal? Ja, das ist ja die heutige Gesellschaft, ganz, ganz ehrlich. Heutzutage kannst du ja nichts als seltsam bezeichnen, ohne dass du dann halt gleich als rassistisch oder menschenverachtlich oder einfach für plump abgestempelt wird. Naja, das war am Ding, war das, in, also ist mir das gekommen, dass Ranger, wir hatten Ranger Camp. Ja. Und du weißt ja, die Rangers so drauf sind. Alles verrückte Leute und dann auch noch Christen. Und dann hat der Besitzer gesagt, am letzten Tag zum Schluss irgendwie, ja, also endlich mal wieder normale Menschen so. Und da ist es mir dann so gekommen, so, ja, also normal zu sein heißt nicht wie jeder zu sein, sondern einfach sich selbst zu sein. Ja, damit ist halt, wenn jeder sich, das ist ja das, wenn jeder gemäß deiner Aussage er selbst ist oder sie selbst, dann ist ja jeder normal. Genau, das ist ein Ansichtsproblem, was wir hier haben oder was die Gesellschaft hat. Ja, aber will nicht jeder irgendwas Besonderes sein? Jeder will was Besonderes sein und nicht normal. Scheinbar nicht. Oder ich glaube, das sind einfach zwei verschiedene Ansatzpunkte. Das ist dann, jetzt gehen wir nämlich ins politisch-philosophische, gehen wir jetzt über, wenn wir jetzt drüber reden, was ist normal, was ist nicht normal. Ja. Also du findest mich ja nicht normal, indem ich jetzt mit meiner Sache hier, ich will... Ach so, ja. Entschuldigung. Aber Lukas, dann bin ja ich selbst. Wie willst du, dann findest du es ja aber seltsam. Aber dann, wie kann das dann sein, dass ich dann seltsam bin, obwohl du sagst, okay, du bist du selbst, also bist du normal. Ja, bist du ja auch. Ja, aber du sagst, ich bin aber auch gleichzeitig, ich bin seltsam. Du findest es seltsam. Ja, ich finde es ungewohnt, ja. Du findest aber es ungewohnt. Ja, aber wenn du etwas ungewohnt ist, ist es doch nicht normal. Ja, das ist argumentativ, hast du da keine Chance. Du, das ist ja das. Wenn du eine Meinung hast, dann vertrittst du die Meinung, aber dann hast du immer welche Leute, die sagen, oh, ich fühle mich von deiner Meinung verletzt. Das ist ein Problem in der heutigen Generation, die sind alle verletzt. Ja, genau. Die müssen wir sofort in meinen Krankenwagen rufen. Ja. Wenn jemand meinen Witz nicht taugt. Ja. So, dein Witz verletzt jetzt aber meine Menschenwürde. Ja, und dann schicken wir dann den Menschenwürden-Doktor und der tut die verletzte Würde dann wieder verarzten und dann ist deine Menschenwürde wieder okay. Und das nächste Mal lachst du verdammt nochmal über meinen geilen rassistischen Witz. Den Menschenwürden-Doktor. Das wäre doch ein, das ist glaube ich eine Sparte, die glaube ich, das kannst du als Comedian gut machen. Da sagst du, ich bin jetzt der Doktor für die Menschenwürde. Dann machst du lauter menschenverachtende bzw. verletzende Witze. Und dann machst du sie alle wieder heile. Alle wieder heile? Ja, dann machst du sie alle wieder heile. Der Menschenwürden. Alter. Das war das denn gerade? Ich habe jetzt gerade in meiner Wand, habe ich jetzt gerade so ein Rascheln gehört. In deiner Wand? Ja, mitten in der Wand. Und wahrscheinlich laufen da gerade einfach nur Rohre durch und irgendeine Ratte hat sich jetzt gerade an diesen Rohren wieder so schnell hochgeklettert. Geil. Ja. Wie stehst du eigentlich zu Ratten in der Wohnung? Ja, also ich habe jetzt noch keine Ratte entdeckt. Würdest du der Ratte auch sagen, bleib so wie du bist? Ja, natürlich. Das ist die Message. Ja, und dann sagt die Ratte, Die Message der Liebe. Dann sagt sie, alright then, und dann frisst sie dann alle deine Sachen auf oder knabbert sie an. Okay, wenn ihr die Gefriertruhe reinkommt, perfekt. Dann hat es verdient. Was, wie groß ist deine Gefriertruhe? Ja, nicht groß, aber. Ach ja, ich meine ja nicht nur Lebensmittel, sondern auch Kleidung und so weiter. Oder lagerst du auch deine Kleidung inzwischen, weil sie so sehr stinkt? Ich wusste jetzt nicht, dass die jetzt auch Kleidung verspeisen. Die knabbern ja jeden Scheiß an. Das ist immer die Angst, die Leute immer haben. Das stimmt, die knabbern jeden Scheiß an. Es gibt ja nicht umsonst Mäuselöcher, weißt du, die fressen sich ja dann durch die Wand durch. Hm. Durch die Löcher. Oder frisst die dann auf. Ich meine, wie gut muss eine Verdauung von so einer Ratte sein, dass die Holz fressen kann, ohne zu verrecken? Oder spuckt die das jedes Mal aus? Ich weiß es nicht. Ich meine, versuch dich mal in so ein Rad reinzuversetzen. Du denkst dir so, fuck, ich will da jetzt rein, ich will das gute Zeug, weißt du? Aber ich muss mir jetzt durch die Wand fressen. Okay, bevor ich das gute Zeug schmecken muss, muss ich dann Holz futtern. Okay. Aber ich glaube eher, ich habe die Theorie, dass die das wieder ausspucken. Deswegen hast du immer so Sägespäne und so weiter, hast du immer rumliegen. Also ich glaube, dass die... Ja, ich glaube, dass du dazu keine Theorie brauchst. Dazu gibt es bestimmt Fakten. Gibt's Fakten, ja, man müsste einfach mal Kammerjäger müsste man fragen, die wissen das doch nicht. Ja, aber die haben wir halt jetzt leider nicht und deswegen müssen wir selber Fakten schaffen, ne? So Hashtag Fake News. Findest du das richtig, selber Fakten zu schaffen? Ja. Ja, wenn es keine Fakten halt dazu gibt, musst du halt mal Fakten schaffen. Was wäre das für eine Welt ohne Fakten? Ja, aber wenn die Fakten nicht stimmen, sind sie keine Fakten. Ja, aber wenn du Fakten schaffst, bedeutet es ja nicht, dass du falsche Fakten machst. Du erfindest ja keine Fakten. Gut, in unserem Fall würden wir halt schon Fakten erfinden, nur damit es lustig ist. Gut, oder wir werden Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Dann könnten wir auch Fakten erschaffen. Dann haben wir Alternative Facts. Haben wir dann. Dann ignorieren wir so globale Erwärmung und so weiter und so fort und dann sagen wir dann so, das ist eine Theorie, dass es globale Erwärmung gibt. Das ist eine Theorie, ja, also eine Theorie, aber das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Da gibt es auch eine zweite Theorie, nämlich die sagt, es ist jetzt einfach nur, der Winter ist einfach nur kalt und der Sommer ist einfach nur heiß. Und wenn das nicht passt, den lassen wir halt hinter der Mauer in Mexiko versauern. Hm. Ne? Von den Mexikanern, die es ist erstaunlich, dass man so eine Person wählt. Oder gewählt hat. Ja, das ist halt jetzt die Frage, ne? Weil in Deutschland, ob das auch passieren könnte, weil jetzt, wo immer noch keine Regierung stattfindet, und jetzt die, stell dir vor, ich weiß jetzt nicht die Wahlergebnisse von dem SPD-Parteitag, aber jetzt gemäß dem Fall, sagen wir mal so, die Sondierungsgespräche wurden jetzt nicht abgenickt, ne? Beziehungsweise, und es wurde abgelehnt, dass man in die GroKo geht. Dann gehe ich mal davon aus, der Schulz, der wird dann zurücktreten, weil das ist politischer, der ist politisch tot. Ne? Vorher positioniert er sich, ja, ich habe keinen Bock auf Regierung. Und ich sehe, ja, okay, irgendwie habe ich schon Bock auf Regierung, ne? Aber ich lasse mal alle abstimmen. Und wenn jetzt die SPD bei der sagt nein, einfach nur nein. Und die Merkel denkt sich, okay, irgendwie will keiner mit mir regieren, da habe ich keinen Bock mehr, dann sage ich auch einfach nur nein, dann gibt es wahrscheinlich dann Neuwahlen und dann gibt es die Merkel nicht mehr. So, und dann nein. Kommt ein, dann wird halt Dieter Bohlen wird dann halt Präsident oder Bundeskanzler. Dieter Bohlen? Ja, Dieter nice. Bohlen, Dieter Bohlen for President. Ja, Dieter. Also, das wäre nicht schlecht und dann so. Ja, und dann macht er ein Casting für seine Minister. Genau. Minister, und dann lädt er halt alle ein und dann gibt es halt. Casting, das wird dann ausgestrahlt. Ja, genau, das läuft dann auf RTL und dann Menderes kommt dann zum 10.000. Mal, kommt dann in Recall und der wird dann halt, was wird er dann? Der wird dann Innenminister, weißt du? Aber der kann dann halt für Sicherheit sorgen, weil der ist ja damals über die Fenster ist er ja eingestiegen, einmal bei irgendeinem Casting, weißt du, dann weißt du, hey, ich kann. Das ist über die Fenster eingestiegen. Ja, hast du die Staffel nicht gesehen, wo der quasi die Fenster geputzt hat, weil die sitzen dann also. Ich schau kein Fernsehen. Ja, komm, aber DSDS hast du doch mal geguckt oder die Clips hast du dir angeguckt auf YouTube. Nein. Einfach also nur nicht. Einfach nur so, nein, oder so was? Einmal was gesehen, aber jetzt irgendwie nicht. Jedes Jahr mal kurz was geguckt. Ja, und was ist das eine, was du gesehen hast? Das würde mich jetzt schon interessieren. Ja, ganz am Anfang noch. Keine Ahnung. Was weiß denn ich? Bestimmt Menderes. Wer ist Menderes, Alter? Alter, Menderes vor Präsident. Alter, Scheiß auf Dieter Bohlen. Menderes vor Präsident, so schaut's aus. Ja, der soll Bundeskanzler werden, Menderes. Weil der Menderes hat Durchhaltevermögen. Der war der hat Ehrgeiz. Nicht nur Ehrgeiz, sondern Durchhaltevermögen, weil Ehrgeiz hat er die ersten drei Staffeln gehabt. Weißt du, da kann man noch Ehrgeiz. Aber ach so, das ist so ein Staffel. Der Menderes ist der einzige Kandidat, der bis jetzt zu jedem Casting gegangen ist, jedes Jahr. Nice. Und der ist, glaube ich, die letzten paar Shows, ich habe es auch schon lange nicht mehr geguckt, ist der immer mal tatsächlich in den Recall gekommen. Der kann halt echt nicht singen, der singt halt echt kacke. Der hat so eine total nasale Stimme. Und versucht halt die ganze Zeit irgendwelche Michael Jackson Songs zu singen. Keine Ahnung, warum der das macht. Auf alle Fälle. Ja, aber halt total nasal. Ich bin Menderes und ich singe jetzt. Das war jetzt meine Menderes Parodie, wie er Michael Jackson parodiert. Genau. Auf alle Fälle, der sollte unser Bundeskanzler werden, weil der wäre vom Intelligenzniveau, glaube ich, vergleichbar mit Trump. Er hat halt nicht die Milliarden. Das ist das Problem. Aber da kann ja der Dieter Bohlen dann helfen. Das so wäre das das Problem. Ach so, mit den Milliarden? Ja. Da könnte ich auch aushelfen. Stimmt. Dann wirst du Finanzminister. Genau. Ja, und dann kurbelst du die nicht Nutten die. Nutten und Koks. Gut, ich wollte es dann schon in eine ordentliche Bahn denken. Dann, keine Ahnung, wirst du halt Tontechnikminister oder Veranstaltungstechnikminister. Ja, und dann gibt es im Bundestag, werden dann Konzerte abgehalten. Nice. Ja, und dann gibt es halt. Und Rammstein. Dann ja, genau. Dann spielt halt jeden Tag irgendwie so, oder einmal so im halben Jahr spielt dann dort Rammstein im Bundestag. Ja. Aber das wäre auch mal eine Idee. Ein Konzert im Bundestag, weil erstens, du hast das Plenum, beziehungsweise du hast die Sitzreihen und du müsstest halt nur einfach über diese Sitze, wo quasi die Leute immer vorne immer sitzen, müsstest du einfach nur eine Bühne oben drüber bauen. Und dann hast du eine richtig geile Konzerthalle, oder nicht? Ja, das stimmt. Da müsste man eine Anfrage stellen. Bundestag für ein Konzert. Von mir aus kann es ein Benefizkonzert sein. Wo man sagt, ja, ich muss ja dafür nicht kommerzialisiert, aber es ist ein Benefizkonzert. Keine Ahnung. Spenden gehen dann für irgendwas irgendwo hin. Oder dann spielt halt die Bundeswehrkapelle, die dauernd die deutsche Nationalhymne spielt, bei der, wenn die Nationalmannschaft bei Freundschaftsspielen in Deutschland irgendein Spiel hat. Dann spielen die halt. Einfach nur so, damit wir mal ein Konzert im Deutschen Bundestag haben. Weil dann würden sich mehr Leute dafür interessieren, für Politik interessieren, weil Dieter Bohlen und du, ihr bringt die Milliarden und Trillionen rein und Menderes performt dann auf der Bühne. Perfekt. Ja, der Bundeskanzler. Der Bundeskanzler. Der Bundeskanzler, ja. Oder der Bundeskanzler, das ist dann, glaube ich, würde es dann eher treffen. Bundeskanzler. Der Bundeskanzler, ja. Das klingt gut, klingt ansprechend. Ich glaube, das können wir, glaube ich, als Rappername machen. I'm the Bundescancer. The Cancer. Der Cancer ist wieder zu lang. Das Bundescancer. Der Bundescancer, weil es muss dieses Englische sein, ne? Dass du halt sagst, das Bundes muss drin sein und das Englische und dann hast du so einen richtig geilen englischen Rappernamen. So, ich bin der Bundescancer. So dieses L noch ganz leicht verschluckt, ob du dass du meinst, okay, habe ich es jetzt gehört oder nicht? Und dann ist es halt eine geile Anspielung, dann bist du halt mega, mega Meta, weil du denkst so, oh, ich parodiere jetzt auch hier oder ich nehm die Bundesregierung auf die Schippe und dann machst du total unpolitische Musik. Total kommerzialisiert, die halt nichts mit Politik zu tun hat. Nice. Aber halt komplett in die andere Richtung. So dass du denkst, okay, das ist schon so unpolitisch, da muss in der Metaebene eine politische Botschaft hinterstecken. Okay. Ja, und dann ist das nämlich so versteckt, dass in den Tracks, quasi wenn du den Track rückwärts spielst, dass du auf Lateinisch irgendeinen Typen irgendwas sprechen hörst, der dann irgendwie irgendeine Rede von, keine Ahnung was, von Angela Merkel von 2005 oder so, oder was weiß ich. Ne? Und dann bist du der Bundeskanzler und dann hast du voll die krasse Botschaft und die Jugend ist dann animiert und die Philosophen, die dann drüber über den Tellerrand hinausschauen, die dann das auch verstehen, die werden das dann aufdecken. So wie wir. Wir sind ja auch Philosophen. Also Illuminati-Style oder wie? Nein. Illuminati ist ja eine Geheimgesellschaft. Wir werden. So, ach, Entschuldigung. Ja, nee, ja. Wenn wir an Aluhüte. Aluhüte, ja. Wir sind dann eher so Verschwörungstheoretiker. Aluhüte. Verschwörungstheoretiker, ja. Ja. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Verschwörungstheorien, das mache ich noch auf die Liste mit drauf. Das ist ein cooles Thema. Es gibt keine Liste mehr, Herbert. Ja, ich habe sie doch nicht gelöscht, ich muss zugeben. Ich habe einfach nur zweimal auf die Maus geklickt, damit es sich so anhört. Ah. Ha. Oder habe ich es doch nicht gemacht? Verschwörungstheorien. Hat er es gemacht, hat er es nicht gemacht? Ich wette, ein Haufen Kommentare stehen da, die schon längst das geschrieben haben, so von wegen, der hat niemals das weggeklickt. Ja, jetzt. Jetzt seid ihr nämlich keine Verschwörungstheoretiker mehr, weil jetzt habe ich Fakten geschaffen. Jetzt habe ich nämlich aufgeklärt. Jetzt ist nämlich keine Verschwörung, sondern es ist die Wahrheit. Okay. Ne? Ist es eigentlich für einen Verschwörungstheoretiker kacke, wenn seine Theorie stimmt? Weil dann ist es ja einfach nur ein Fakt. Dann hat er keine Theorie mehr. Ja, dann hat er keine Theorie mehr, über die dann quatschen kann. Weil die Verschwörungstheorie leben ja davon, dass die immer komplexer, immer krasser werden und die Leute ja, ewig drüber diskutieren. Theorien bleiben. Jetzt stell dir vor, es stellt sich wirklich heraus, wir waren nie auf dem Mond. Die Leute müssen doch so krass frustriert sein, dass die jetzt einfach nicht mehr drüber schreiben können. Dass sie sagen, oh, ich habe neue Beweise, neue Fotos gefunden. Weil das heißt so, Moment, wie? Wir waren wirklich nicht auf dem Mond? Oh, toll. Oh, toll, Mist. Verdammt. Okay, wir machen eine neue Verschwörungstheorie auf. Wir waren auf dem Mond. Neues aus. Wir waren auf dem Mond. Jetzt versucht zu beweisen, dass wir auf dem Mond waren. Weil das Lustige ist ja, die ganzen Pseudo-Gegenbeweise, die sie nutzen könnten, also die genutzt werden, dass sie sagen, ja, hier auf den Fotos, die Fotos sind ja gefälscht, sagen sie, hey, wir haben ja Fotos, wir waren auf dem Mond, weißt du? Das ist immer so ein Hin und Her, weißt du? So ein Verschwörungstheoretiker voll abfacken, so dass er seine Theorien immer recht geben. Alrighty, alrighty. Ist halt wie bei League of Legends, wenn jemand flamet, schreibe ich auch immer okay. Aber okay. Gestern beim Game schreibt er, dass ich halt, ob ich ein Retard bin, dann habe ich einfach nur geschrieben, okay. Ja, danke. Ja, einfach nur okay. Einfach nur danke und halt nee, das Danke wirkt ja immer gehässig. Wenn ich aber immer okay schreibe, das tut ja die Leute immer so irritieren, so wie okay. Achso, ja, also, ah, gut. So, einfach wie okay. Das ist okay, das Danke ist einfach gehässig, schön, denkt er sich, dann bleibt er weiter. Aber es ist okay, denkt er sich, vielleicht nimmt er das ja das zu Herzen. Und dann spielt er besser. Aber dann spiele ich absichtlich noch beschissener, dass er nochmal flamet und dann schreibe ich nochmal okay. Oder nicht? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ja. Oder vielleicht stecken ja die Illuminaten dahinter. Nicht nur vielleicht. Weißt du was ich nicht weiß? Vielleicht. Wie war das nochmal hier mit. Weißt du was ich nicht weiß? Da war doch dann irgend so ein Reimspruch, irgend so ein Kinderding, wo dann irgendwie, keine Ahnung, wo die Leute dann verarscht. Muss ich meinen Bruder fragen, der kennt dein Bruder, ja. Dein Bruder. Der weiß das ganz bestimmt noch. Ja. Dein Bruder, der. Der Pseudo, ist auf dem neuesten Stand. Der Pseudo-Kaugummi-Raucher. Hm. Ja, also, der hätte auch echt geraucht, wenn er. Wahrscheinlich tut er es inzwischen. Musst du mal deinen Bruder fragen, ob er inzwischen schon raucht. Ja, er ist ja an der Hauptschule. Also so fern ist es ja nicht. Oje, oje, oje. Krass. Noch an der St. Martin, Alter. Alter! Let's go. Alter. Ja gut, du warst ja auch da, also brauchst du nichts sagen. Ich war ja auch da. Ja, die lustigste Schulzeit, die es gab. Ja, war echt spannend. Ja, würdest du sagen, dass du, weil du bist ja vom Gymi bist du ja runtergewechselt. Weil du hast ja gewechselt. Ja, du bist ja abgestiegen. Wurdest abgeschoben auf die Hauptschule. Genau, abgeschoben. Ich wurde abgeschoben. Ja. Ob meinst du, es wäre von Anfang an so lustig gewesen, wenn du von Haus aus auf die Hauptschule gegangen wärst? Oder meinst du jetzt, weil du den Niveauunterschied jetzt gehabt hast, dass du quasi denkst, oh krass, da komme ich jetzt mit Nichtlernen, komme ich jetzt woran, super easy, dass das stark geholfen hat? Oder würdest du sagen, ja, nee, ich wäre lieber von Anfang an ab der 5. Klasse auf die Hauptschule gegangen? Wahrscheinlich. Ich weiß es echt nicht, weil irgendwie Gymnasium ist halt, die sind zwar auch dumm, aber es ist ein anderes Level von dumm oder eine andere Art von dumm. Nee, die können halt nichts. Die können halt irgendwie denken, aber sonst können sie nichts. Die können denken. Ja, die können nicht mal denken, die können irgendwie formulieren, ja. Okay. Und die Hauptschüler sind einfach nur dumm. Also, was du da erlebst, oder was ich da mir gedacht habe, wo ich da war. Ich weiß nicht. Ich wurde ja auch gemobbt eine Zeit lang. Auf der Hauptschule oder auf dem Gymi? Ja, Hauptschule war ich ein halbes Jahr in der 10. so. Also auf dem Gymi haben sie sich gemobbt. Im Gymi halt, keine Ahnung, glaube 7., 8. oder so. Und ja, wenn das in der Hauptschule nicht gewesen wäre, dann wäre ich natürlich die Hauptschule gegangen, aber keine Ahnung. Hauptschule ist halt schon. Der Unterschied ist halt schon Tag und Nacht. Es ist wirklich Tag und Nacht. Das bedeutet, du gehst nicht mal nachts zur Schule? Nein, das nicht. Aber also der, wie sagt man da, der intellektuelle Unterschied. Der intellektuelle Unterschied. Der ist alles abartig. Das ist wirklich krass. Das ist halt voll interessant, aber heute hat eine Kommilitonin zu mir gesagt, die hat sich absichtlich für Hauptschule entschieden, weil sie gemeint hat, dass auf der Realschule quasi pädagogisch wäre sie unterfordert gewesen, die will eine Herausforderung, deswegen geht sie auf die Hauptschule. Als Lehrer oder wie? Ja, die ist studiert Lernen und dann hat sie gemeint so, ja, ich will nicht auf dem Gymi oder so oder auf Realschule, weil da wäre ich pädagogisch unterfordert, weißt du. Wobei das die auch so eine sagen. Ist, wo ich mir dann denke so, ja, dich als Lehrerin hätte ich wahrscheinlich gemobbt. Also mal davon abgesehen, dass ich jetzt nicht der Mobber war, weißt aber so tendenziell, wenn es eine Klasse gegeben hätte, der die Lehrerin immer verarscht hätte, die wäre so eine Typ Lehrerin, glaube ich, die mir leicht hätte verarschen können. Wobei ich weiß nicht, wie die drauf ist pädagogisch. Vielleicht kann ich die Leute echt auch abfangen. Ich will ja niemanden verurteilen. Es ist ja jeder normal. Und solange sie selbst ist, ja, natürlich, so, sollen ruhig die Hauptschüler richten. Das sollen die Hauptschule richten. Ja, die Hauptschule biegt das schon hin, ne? Ja, die. Das, ja. Ja, die Hauptschule ist absolut witzig. Also jetzt, so wenn du halt irgendwie nicht komplett blöd bist. Was heißt komplett blöd? Das ist natürlich wieder fies, sozusagen. Aber der Unterschied war halt echt. Also würdest du sagen, den Unterschied krass gesehen zu haben, das hat dir den Alltag aufgewertet, oder wie, dein Schulalltag? Ja, nee, halt auch irgendwie so ein bisschen so eine Meinung gebildet, wie es an der Hauptschule tatsächlich ist. Und es gab da auch Leute, die waren nicht ganz blöd. Also der Großteil, der wusste, also der war halt nicht gerade, ja. Ja, sagen wir es, wie es sind, die sind halt alle strunzdumm. Nein, jetzt nicht strunzdumm, aber die denken sich halt nichts dabei. Die interessieren sich für nichts und ja, meint gut. Interessant, dass du da dann ins Bayerische verfällst. Jo, mei. Hilft dir nicht. Hui, mei, hui. Aber war lustiges halbes Jahr. Sehr entspannt. Aber Hausaufgaben habe ich machen müssen. Was du am Gymi nie machen musstest, oder? Nee, am Gymi war nicht das Problem, ne. Echt? Hattet ihr nie Hausaufgaben auf, oder was? Ja, schon. Aber wenn du es nicht gemacht hast, dann haben die Lehrer schon irgendwie versucht, das irgendwie zu bestrafen, aber in der Hauptschule war es halt so, jo, du hast dich gemacht, boom. Verweis. Strafe. Verweis. Na gut, Verweis ist ja keine Strafe, also keine Ahnung. In der 10. kannst du mit Verweis nicht mehr drohen, da brauchst du nicht mehr anfangen. In der 10., warum? In der 10. bist du noch nicht 18. Also ich verstehe, wenn man 18 ist und ja, die Verweise selber unterschreibt. Also, mit 14 ist dir das doch schon scheißegal. Verweis, was ist ein Verweis? Was ist denn das? Das ist ja nix. Ja, ab dem 3. Verweis fliegst du doch, oder nicht? Ach, so ein Schmarrn. Da kann man dann drüber nachdenken, ob du vielleicht woanders hin solltest. Ja gut, stimmt. Das ist kein Ultimatum. Und nach der Hauptschule kommt nicht mehr viel. Außerdem gibt es ja einen verschärften Verweis und einen normalen Verweis. Stimmt, da gibt es einen Unterschied. Ja, und Lehrer sind natürlich immer sehr, sehr nachsichtig. Also, oh nee, ach, der ist schon 3. Verweis. Ach, dem muss man noch ein bisschen Zeit geben. Der braucht noch ein bisschen Zeit. Vielleicht, es wird schon, es regelt sich schon. Lassen wir den lieber nochmal. Komm, du probierst die 10. nochmal. Du hast zwar die 9. verkackt und du hast keine Anzeichen von Verbesserungen gemacht. Komm, mach die 10. nochmal. Ja, nee, versuch jetzt hier nicht eine Ausbildung zu holen, sondern geh lieber studieren. Ja, komm, probier die 10. nochmal. Ja, hol dir Abi, geh studieren, sei 25 und weiß nicht, was du sonst machen sollst. My life in a nutshell. Das ist das Problem der heutigen Generation. Alle sind strunzdumm und wissen nicht, was sie machen sollen. Studieren und haben keine Ahnung, was ihr Lebensinhalt ist. Ui, das ist ja aber eine ziemlich klare Position. Eine ziemlich allgemeine Position. Aber solange jeder das ist, was er ist, ne, also sich selbst ist, ist okay. Aber es ist doch wahr so. Das ist doch, alle gehen studieren, wir haben so viel Akademiker wie noch nie. Keiner geht mehr ins Handwerk, aber keiner weiß, was das sein Lebensinhalt ist oder was das seine Berufung ist. Alle studieren, bis sie alt werden und dann denken sie sich mit 25, ah, jetzt habe ich studiert, jetzt habe ich meinen Bachelor oder meinen Master und ja. Das gucke ich mal. Ja, wobei ich finde gar nicht, dass das Problem sind die Leute, die den Abschluss machen, sondern die Langzeitstudenten. Oder die Leute, die einfach mal studieren anfangen, dann abbrechen. Ja, genau, die wissen ja nicht, was sie machen sollen. Deswegen studieren sie halt. Ja, genau, ich weiß nicht, was ich machen soll, also studiere ich jetzt einfach mal BWL. Ja. Genau, studiere ich mal einfach irgendwas. Ja, weil Jura ist mir zu anstrengend und mein Notendurchschnitt für Medizin war dann doch zu schlecht. Und Informatik, ja. Oh, ich kann kein Mathe. Ja, dann gehe ich halt in BWL. Ja. Ja, und dann. Ja. Und dann sitzen sie da und machen einen Podcast, weil sie nicht wissen, was sie mit dem Leben anfangen sollen. Ja, genau, dann gehen sie in die Kunst. Das ist aber echt erstaunlich, weil mir aufgefallen ist, sehr viele Leute, die halt so jetzt Influencer, ist ja dieser neue modische Begriff, sind, das sind sehr viele, entweder sind sie noch Studenten oder haben schon längst abgebrochen. Ne? Ja. Oder viele Medienmenschen sind tatsächlich abgebrochen. Oder bei Rocket Beans TV, wenn du dein Studium, wenn du nicht in einem Lebenslauf drin stehen hast, Studium abgebrochen, brauchst dich gar nicht bewerben. Die lesen gar nicht die Bewerbung durch. Echt? Ja, nein, also. Nee, aber ja, es ist schon was dabei. Also. Ja, das zeigt halt, du hast halt etwas probiert. Du hast halt dich ausprobiert. Und du hast halt noch nicht gefunden. Ja, aber das ist nicht schlimm, weil die Solidargemeinschaft trägt dich. Die Solidargemeinschaft. Bis du 35 bist und dann, keine Ahnung, Straßenkehrer bist oder Müll abholst, ne? Weil du keinen anderen Job bekommst. Eine Buffet kriegst du wie lang? Eine Buffet bekommst du, wenn du unter 25 bist. Und dann halt, wenn du dein Erststudium halt angefangen hast. Okay. Glaube ich. Aber keine Ahnung, vielleicht wird es ja verlängert, weil ich glaube oder vielleicht bis du 30 bist, glaube ich, weil da gibt es ja auch nur so Ausnahmedinger, wenn du quasi Ausbildung gemacht hast und danach studierst oder so, gibt es, glaube ich, Ausnahmefälle, weil dann bist du meistens dann, keine Ahnung, mitten im Studium wirst du dann halt älter als 25 meistens. Wäre so unfair, wenn dann auf einmal heißt, oh, jetzt bist du 25, okay, kriegst nichts mehr. Ja, nice. Ja, so ähnlich lief es bei mir. Oh. Einfach nur so, einfach neun, kein Buffer, kriegst kein Buffer mehr, einfach nur, also jetzt nicht mehr im Alter, aber halt, die sind da echt so gnadenlos, so erfüllst du die Regularien nicht, kein Buffer, ne, einfach nur. Ja, und das war Beginn meines Abstiegs und jetzt steige ich wie ein Phönix aus der Asche und bin jetzt Influencer. Mhm. Und ja, und studiere, sehr wichtig. Und, und studiere gerade BWL. Ja, klar. Ja, nee. Also ich bin kein Influencer und ich studiere kein BWL, aber ich studiere. Und ich bin einer dieser Personengruppen, die halt für Lukas gerade problematisch sind, weil ich hocke auf seiner Tasche. Ja. Also ich verdiene da die Kohle, geh arbeiten. Ja, du Trilliardär. Ja, und und der Babbler hier, der muss, der kann chillen, ja, weißt du? Ja, also du brauchst jetzt nicht so scheinheilig tun. Du mit deinen Postkartenfirmen in Panama und sonst wo, du zahlst ja eh keine Steuern, sonst wärst du ja nicht Trilliardär. Psst. Ja, und dein Job, den du halt jetzt hast, der ist ja nur Alibi-mäßig, so nach dem Motto, ach, der hat nur das als festes Gehalt, damit sie gar nicht an deine Trillionen in Panama rankommen. Psst. Ich hock dir noch nicht mal gar nicht auf das. Weil ich verdiene mir meine Kohle auch selber. Ja, ich arbeite neben dem Studium. Ne? Ja, das finde ich gut. Das finde ich großartig. Wie die Stimmung umschwankt, ja. Weil ich bin nämlich auch einer, der sich eigentlich drüber aufregen könnte, über die verdammten Langzeitstudenten. Ihr, die ihr BAföG bezieht, ihr, die ihr irgendwelche bei euren Eltern wohnt, ich fütter euch durch. Sagt mal Danke. Ja, ohne Witz. Ja. Ohne Witz. Vor allem, weil Lukas und ich halt die Hauptlast tragen. Ja. Ja, ich merke das in meinem Netto. Ja. Oh ja, das Netto. Ja, wenn das Brutto das Netto wäre, ja, wäre alles okay, aber leider. Ja. Leider gibt's Brutto und Netto, ja. Ja, ich merke es halt, wenn halt die ganzen Studenten alle in der Schlange an der Kasse stehen, in meinem Netto. Stimmt. Ja, das ist ja furchtbar. Zum Netto. Netto ist halt das Günstigste, ne? Ja, wobei, es ist ja der sogenannte Markendiscounter. Ist ja der Netto. Man kann ja wir wissen alle, was der Netto ist, weil wenn du schon in den Netto reingehst, dann weißt du genau, wo du bist. Genau. Wie du dich fühlst. Ja, eigentlich gehe ich nur in den Netto tatsächlich, wenn ich Eistee kaufen möchte. Ach so, Eistee, okay. Ich gehe inzwischen, weil wir in der Nähe von der Arbeit haben, einen Netto-Getränkemarkt. Dann gehe ich extra in den Getränkemarkt und kaufe da den Eistee-Sixpack. Weil ich mich nur von Eistee alleine ernähre. Echt? Ja, für mehr mein Gehalt nicht reicht. Ich habe nur Eistee. Da habe ich den Zucker drin, da habe ich auch ein bisschen Vitamine drin. Wegen fett werden. Da wäre ich halt, ne, wobei ich nehme ab. Ich glaube, wenn du nur Eistee trinken würdest, würdest du abnehmen, glaube ich. Nein. Weil du nimmst ja. Aber wie viel Zucker ist der im Eistee drin? Das kannst du nie abnehmen. Das hast du vergessen. Ja, aber du hast ja keinerlei Energie. Und wenn du keinerlei du hast Energie keine hast, Energie. Dann muss er die Fettreserven ja angreifen. Du fällst ja da halt dauernd in Ohnmacht. Warum? Eistee ist doch Zucker. Ja, doch. Ja, das ist ja nur. Ja, aber die fehlen ja sonst die Nährstoffe. Und dein Körper fällt dann in Koma. Koma. Ja. Eistee-Koma. In ein Eistee-Koma. Und dann kommst du an den Tropf. Und während deinem Koma und dann nimmst du ja zwangsläufig ab. Weil er saugt ja zuerst das Fett, saugt er auf und dann das ist, das sollte die neue, weißt du, wir haben jetzt Anfang Januar und du hast jetzt fast an jeder verdammten Plakatwand hast du diese McFit und Fitnessstudio-Werbung, hast du ja? Oh ja. Weißt du, scheiß auf Bewegung, nein, Koma. Koma. Weißt du, einfach im Koma, im Krankenhaus liegen. Herz-OP. Einfach so, nein, nicht noch nicht mal Herz-OP. Du musst schon lange liegen. Du musst halt so ein halbes Jahr im Koma liegen. Ach, ein halbes Jahr? Ich glaube, ein halbes Jahr. Vor allem, du liegst im Koma und du merkst es nicht. Du merkst es ja nicht. Du schläfst ein und du wachst auf und dann für dich ist es wie so ein Moment. Ja, anstatt irgendwie 5 Jahre im Fitnessstudio zu vergammeln. Ja, und dort. Einfach eine Runde hier mal ein halbes Jahr sich so ein Koma buchen. Ja. Ja, warum nicht, ne? Ja. Und vor allem, du fängst ganz bequem an mit Komasaufen. Oh, ne? saufst dich ins Koma und dann ein halbes Jahr einfach ausgeklinkt, zack, und du wachst auf und du hast einfach 20, 30 Kilo verloren. Ne? Also du hast natürlich die Ausgaben, musst halt die Grundnährstoffe, musst du halt natürlich, IV musst du natürlich liefern, ne? Mhm. Ne? Das muss mal ausgetauscht werden, du brauchst Leute, die halt natürlich deine Werte überprüfen und so weiter und so fort, ne? Aber ich glaube, das kostet ja alles Geld. Ja? Das ist die neue Art, Fett abzusaugen, weißt, statt sich unter das Messer zu legen, einfach nur Komasaufen, die neue Methode, um abzunehmen. Okay. Ne? Also wenn du, sagen wir mal, bei deiner zweiten Behandlung gibt's die Wodkaflasche gratis dazu. Nice. Die 5 Liter aber. Ja, ja, natürlich. Du musst ja auch von einer Wodkaflasche, die wirst ja. Ja, gut. Ja, du musst ja auch trainiert sein. Also, du kannst ja nicht. Ja, gut, du baust ja eine gewisse Resistenz, baust du ja auf, dann, auch wenn du einmal Komasaufen gemacht hast. Ja, da musst du. Das kennt man ja. Je mehr Alkohol man ja konsumiert, desto resistenter wird man. Ne? Und dann braucht man mehr Alkohol, um sich besoffener zu fühlen. Aber die Komasauf-Ding ist runtergegangen, oder? In Niederbayern waren wir ja mal Spitzenreiter. Jetzt im Ernst? Ja, ja, wir waren echt Spitzenreiter, was Komasaufen anbelangt. Ja, jetzt sind wir beide aus Niederbayern rausgezogen und dann. Das stimmen die Statistiken nicht mehr. Ja, ja, dann ist das Ding ist halt runtergegangen, weißt du? Wir beide sind halt voll die Partyhengste, weißt du? So jeden Tag. Jeden Tag haben wir gesoffen wie Löcher. Ja. Wodka, Whisky, Bindemittel, haben wir alles runtergezogen. Ja, und jetzt in Niederbayern werden sie wieder alle brav. Ja, weil sie uns nicht als Vorbild haben. Aber jetzt, da wir diesen Podcast haben. Dann haben wir wieder Influencer. Ja, dann sind wir Influencer, Podcast-Influencer in Niederbayern. Weil mir reicht schon Niederbayern als Reichweite. Ja, dann müssen wir beide schmanzen, weil sonst wird das nichts. Na, müssen wir nicht. Einfach nein! Einfach nein! Nein. Nein. Deutsch. Deutsch. Also, ich, ganz ehrlich, also mein Bayerisch ist halt tatsächlich nicht so gut. Und wenn ich ins Bayerische abdriften darf, das klingt heute einfach nur komisch. Das ist heute halt, wenn jetzt der Lukas heute jetzt anfängt, einfach gestochenes Hochdeutsch zum Schmatzen. Das darf sich einfach komisch anhören. Oder was darf's denn? Probier es mal, Lukas. Ich rede jetzt nur Bayerisch und du redest so. Das ist nicht der bessere Kompromiss. Ich meine, ich rede doch Hochdeutsch die ganze Zeit. Ich meine, klar, langsam. Ab und zu lasse ich es mir schon raushängen, aber. Ja, bei mir ist es eher. Bei mir ist es ein Versehen und die Leute denken sich, ja, der hat jetzt was auf Bayerisch gesagt. Ich kenne echt, ich hatte so oft Momente, wo es dann, wenn ich einfach mal, weißt du, du bist unter Leuten. Ja. Die alle nur Bayerisch reden. Und dann fängst du halt auch Bayerisch an zu reden. Ne? Und dann. Verarsch dich gleich jeder. Ja, und dann lachen die dich aus und dann, keine Ahnung, schicken sich mich zurück auf die Hauptschule und lassen mobben mich. Und dann lerne ich dort Hochdeutsch wieder. Und dann rutscht es halt einfach mal durch. Und ich hasse es, wenn die Leute nach, der hat beide geredet. Ich denke mir so. Wäre das so was Besonderes? Ja. Ich bin halt der Deutsche sprachmächtig. Ja, gut. Also. Ab und zu. Ja, du darfst schon, also. Das Bayerisch. Der wie wirklich? Oh mein, ich weiß auch nicht, wie. Also der Vorteil natürlich dessen, dass ich jetzt ein eingewanderter Bayer bin, ist ja, ich kann es ja dann parodieren. Ne? Also, du darfst. Ich kann es nicht imitieren, weil imitieren wäre ja dann perfektes Bayerisch, sondern ich kann es parodieren. Das ist der Vorteil. Und wenn du im Norden bist und dann anfängst über Bayerisch, das sind Schmerzen, ja, wie. Das finden die Leute ja alle immer voll geil. Ne? Die lachen ja, das ist jeder Comedian, der anfängt, Bayerisch zu imitieren, da lachen die Leute in Berlin, ne, lachen sich, das ist voll lustig, das ist voll lustig. Das ist der Vorteil, dass ich werde die Parodiekunst des Bayerischen kann ich tatsächlich dann dadurch an. Dafür ist es gut. Das Wichtigste ist, was du können musst, Schimpfwörter. Ja, war nicht immer der Test immer der Eichhörnchenschwanz? Der Ohrkatzalschwurf. Der Ohrkatzalschwurf. Ja. Oder ja, der KNW-Haxen. Ein Wort, das man gern verwendet, aber die Leute wollen ja eigentlich nur die Schimpfwörter wissen. Alles andere ist ja... Zieh Fixkratzen, nein, alles kannst du nicht sagen! Ja. Ja. Weil ich war ja im Norden letztens und da gab es dann auch einen Kurs Bayerisch für Anfänger. Und dann wurde gefragt, ja, was wollt ihr noch wissen? Und dann war natürlich das Erste, was kam, Schimpfwörter. Was, hast du den Kurs geleitet? Nein, den hat die Lina geleitet. Die ist ja mehr Bayer, mehr Bayer als ich. Ja, total. Bei der hört sich's halt komisch an, wenn die jetzt anfängt, Hochdeutsch, gestochenes Hochdeutsch versucht zu reden. Das klingt dann natürlich, das klingt allgemein von der ganzen Sippe, von den ganzen Mädels da. Die sind ja alle, das ist ja das lustig, das ist der Unterschied zwischen Denkdorf und Grafling, macht dann halt den Unterschied, ja. Ja. Ja. Jetzt haben wir Städte genannt, dann können die Leute das ja alles dann zuordnen. Ja, das macht's richtig authentisch. Ja, und dann dürfen wir den Podcast runternehmen. Das heißt, wir wollen nicht, dass ihr unseren Namen erwähnt. Das darf nicht. In Zukunft sagt ihr nur noch die Initialen. Ich piep dann einfach drüber. Grafling, G, G, G, oh, sorry, Grafling. Dann ist es G, G, G, Gr, Gr und D. Gr und Deck. Ja, Deck könnte man schon wieder. Gr und D. Weißt du, dann jemand im Norden rafft es dann überhaupt nicht. Und dementsprechend piep ich einfach drüber. Ich mach's einfach in der Post-Production, tue ich das einfach. Ja, genau, du machst du fixst es in der Post. Ja, genau. We can fix it later. Ich fix sie. Ja, immer diese. Ja. Wenn wir schon dabei sind, was hältst du von dieser Deutschrapper-Beleidigungsszene? Die Deutschrapper-Beleidigungsszene? Ich ficke dich, ich ficke deine Mutter, sowas, weißt du? Jo. Also ich finde, dass die alle. Ich finde das unterhaltsam. Ich finde es witzig, ja, wie manche Leute sich da darstellen. Es ist natürlich leider ein falsches Vorbild. Aber zum Beispiel, wenn du dir jetzt Kollega anschaust, der Typ macht das nur zur Show. Der ist gar nicht so. Ja, weil der hat Abitur. Dann gibt es Leute, die halt sich doch so darstellen, dass sie solche Leute sind. Und sich halt dann auch untereinander ja so bekriegen und das finde ich unterhaltsam. Also den Beef. Der, den Beef, ja. Ja. Also die Rapper an sich, also die Rap-Szene an sich funktioniert, glaube ich, ohne Beef gar nicht so richtig. Nee. Ja, weil es gibt immer irgendeinen, der sich mit dem anderen beeft und der ist dann gerade im Gespräch. Genau, und das so muss es sein, ja. Und so finde ich das, so kann es gern bleiben. Ich finde zwar die Texte ja jetzt nicht ansprechend. Und auch nicht irgendwie, ja, muss sagen, ein gutes Vorbild. ja. Ach nein, was hast du an? Ich ficke deine Mutter auszusetzen. Ja, weiß ich nicht. Nee, ist okay. Das sind Legends. Nein, wisst ihr was? Das sind Legends, Leute. Das sollten wir in unser Alltagsgespräch, Sprachgebrauch, sollten wir das einfach übernehmen. Wir haben keine Argumente dagegen. Hilft nichts. Ja, sag das mal zu Polizisten. Viel Spaß. Ja. Nein. Dann denkt sich, nice. Ja gut, wenn der Polizist Beef mit mir anfängt, ey, wenn der anfängt, dann fick ich halt seine Mutter. Ja. Da hat er keine Wahl, ja. Ja, wenn der halt Beef mit mir will. Wenn der Beef macht, dann mach ich Beefy zurück. Ja, Beefy. Und dann gibt's Tofu. Tofu? Ja, Bofu. Gibt's Tofu, Alter. Ja gut, Beefy dachte ich weiß, dann ist man halt gesponsert von einer Salami-Marke. Aber Tofu verstehe ich nicht. Okay. Ja, der Witz ist, glaube ich, zu Meta für mich. Will ich jetzt auch nicht erklären. Ja. Weil ein erklärter Witz ist nämlich ist immer ein guter Witz. Weil ein Witz, den man. Ein erklärter Witz ist ein guter Witz. Ja, weil jedes Mal, wenn du einen Witz erklären musst, dann wird er immer besser. Und je öfter du ihn erklärst, desto besser. Ja. Okay. Interessant. Das war Sarkasmus. Siehst du, ich habe den jetzt erklärt und jetzt ist er witziger geworden, der Witz. Nice. Ja, richtig cool. Ja. So, also, gut, ja. Meinst du, es gibt auch unter den Podcastern Beef? Weil es gibt ja unter den YouTubern gibt es natürlich Beef, aber unter Podcastern? Weil ich habe bis jetzt noch nichts mitbekommen. Ich keine Ahnung, ich bin jetzt auch nicht so in der Podcast-Szene unterwegs. Ja, aber meinst du, wir würden jetzt unsere Zuhörerschaft steigern, indem wir jetzt anfangen, einfach über irgendeinen anderen Podcast herzuziehen? Ja, sind so Podcast-Zuhörer, sind die vernetzt, so dass sie irgendwie viele verschiedene Podcaster sich gönnen oder so? Ja, gut, also glaube ich jetzt nicht. Bei uns jetzt relativ wenig. Man muss sich ja immer andere Podcasts auf Augenhöhe, muss man sich halt krallen. Weil es so macht jetzt relativ wenig Sinn, wenn wir jetzt über Jan Böhmermann herziehen oder halt über das hier Radio Nukular oder hier die, wie heißen sie denn, das Sexvergnügen über die beiden Schlampen. Nee, Spaß, nein, Entschuldigung, nein, ich finde das, also hör dir mal das Sexvergnügen mal an, den Podcast, dann verstehst du den Witz, warum ich den mache. Das Sexvergnügen? Ja, die reden halt über alles. Über alles. Die eine hat sogar gemeint, ja, die mag es halt, wenn der Penis richtig adrig ist. Weißt du, solche Sachen halt so. Mit denen willst du dich beefen, oder was? Das Problem ist, du kannst dich mit Frauen kannst du dich nicht beefen. Stimmt das? Weil dann sind wir erstens, sind wir Sexisten, weißt du, allein durch das Schlampe habe ich jetzt wahrscheinlich so viel Hate generiert und die Mädels verstehen dann keinen Spaß, sondern einfach nur Schlampe zu sagen, das ist ja. Gleich einpacken. Ja, das ist so. Eigentlich können wir schon mit dem Podcast schon aufhören, weil wir haben schon jetzt verkackt schon, weißt du, wir haben Jan Böhmermann haben wir niedergemacht, wir haben einfach über Frauen, die du nicht mal kennst, ich kenne sie nur vom Hören, weißt du, einfach nur, also wir haben schon verkackt. Ich verstehe. Ja. Aber was ich gemeint hatte, war nämlich, wenn wir irgendeinen Podcast haben, der jetzt, sagen wir mal, auf unserer Wellenlänge ist. Ja. Ja, also wir dürfen nicht bekannter sein und sie dürfen nicht bekannter sein. Und wenn wir dann gegenseitig Beef haben und halt wirklich dann halt uns gegenseitig fertig machen, dann bringt pusht uns beide. Also machen es ja auch die Rapper, oder nicht? Oder hast du da irgendwas anderes erlebt? Nee, das generiert schon sehr viel Publicity. Ja. Influence, ja. Reichweite. Ja, Mann. Ja, sowas. So Beef generiert schon ziemlich viel Reichweite, ja. Ja, aber ich habe keinen Bock, mich zu beefen. Ich weiß nicht. So Bock. Ich bin nicht so. Motiviert mich anderen Menschen gegenüber. Ja, nein. Du musst halt auch mal deine Meinung sagen, Lukas. Kann ja, die sage ich gern, aber. Die du kann darfst, der andere nicht immer oder er kann sie befürworten oder halt auch bestimmt. Nein, du musst äußern. Immer wieder sprechen. Das finde ich okay, weil du hast eine Meinung, ich habe eine Meinung. Das ist ja wieder Pussy. Das ist nicht Pussy, das ist einfach. So funktioniert das Leben, Herbert. So funktioniert das Leben, ja. Deswegen ja, Alter, du kannst nicht einfach irgendwie jedem auf die Fresse kloppen, nur weil er sagt, ich bin nicht deiner Meinung. So. Ja, aber ich muss das doch. Das machen Leute immer noch so, aber. Ja, eben. Das ist ja langweilig, wenn ich sage, du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung. Man muss auch mal streiten können. Wir brauchen wieder eine Streitgesellschaft, eine Streitkultur in Deutschland. Ne? Ah, also brauchst du mehr Wutbürger. Nein, nicht Wutbürger. Nein. Ich will kein Nazi sein. Nazi sei eine Scheiße. Ne? Und da streite ich meinetwegen den ganzen Tag mit einem Nazi drüber, dass der Nazi Scheiße ist. Ne? Da streite ich gern mit ihm drüber. Ne? Aber die Möglichkeit, dass ich mit ihm drüber streiten kann, dass der Nazi Scheiße ist, das ist gut. Wenn ich jetzt sage, okay, du bist ein Nazi. Ja, das ist ja wichtig. Aber solange du bist, bist du okay? Ja. Ja, du bist halt du und ich bin ich. Ja, du bist du, ja, genau. Du bist halt Nazi und ich bin halt kein Nazi. Nee, du musst halt dich klar positionieren können. Oder jemand ist halt einfach nur ein Idiot. Weißt? Und wenn ich jemanden für einen Idioten halt, Alter, und ich kann den halt einfach nicht ab, dann will ich auch das äußern können und will das artikulieren können. Und der soll gefälligst dann auch mit mir streiten. Also dann willst du quasi wissen lassen, dass er ein Idiot ist. Ja, weil wenn ich meine Meinung öffentlich äußern will, dann will ich nicht am Ende sagen, weißt du, weil ich äußere meine Meinung ja nicht, damit ich am Ende sagen kann, ja, und das war jetzt meine Meinung und du sollst jetzt die Fresse halten, weil ich habe ja nur meine Meinung geäußert und du schluckst das jetzt einfach still, ne, weil das ist ja im Prinzip das, ne, und das ist ja nur meine Meinung, aber du bist ja trotzdem okay. Was ist denn das für eine Logik? Wenn ich jemanden scheiße finde, dann finde ich ihn scheiße. Und wenn ich das nach außen kommunizieren will, dann erwarte ich eine Reaktion von ihm. Nämlich, dass er dann im Idealfall, dass er sagt, okay, ich bin scheiße, ich ändere mich. Dann suche ich mir das nächste Opfer. Okay, so machst du das also. Ja. Weil dann, es heißt hier immer so, jeder hat eine Meinung, jeder äußert das und es ist mega nervig, dass man auf Facebook irgendeinen Kommentar schreibt und dann schreibt man halt mal einen Kommentar, der halt 10 Seiten lang ist und dann wird man dafür gehatet, dass man halt... Ja, das ist doch okay. Oder willst du gehatet werden? Oder was? Ich will, ja, es ist ja okay, dass der seine Meinung hat, aber dann will ich halt danach auch wieder streiten. Ich will eine Streitkultur. Diskutieren, willst du diskutieren? Nein, nicht diskutieren, streiten. Diskutieren. Streiten. Ja, weil diskutieren impliziert, dass ich auf ein Ergebnis komme. Streiten ist einfach nur eine Endlosdiskussion. Verstehst du? Gut, aber ich habe keinen Bock auf Endlosdiskussion. Ja, aber das ist doch das Geile, weißt du? Dann hast du. Nein, darauf habe ich überhaupt keinen Bock. Warum soll ich sowas machen? So. Ja. Ja. Das verstehe ich, Herbert, das verstehe ich nicht. Und das musst du akzeptieren. Ja, okay, du bist du und ich bin ich. Und das ist okay so. Genau, das ist okay. Ja, fick dich. Nee. Alles klar. Bin gleich wieder da. Halbe Stunde später. Oh, ich bin wieder da. Hallo. War schön, ne? Jetzt können wir weitermachen. Ja, auf alle Fälle sollte mehr gestritten werden. Auch unter den Podcastern. Und dann soll es mal Beef geben und dann sind wir Fame. Weil das ist mein ultimatives Ziel. Ich will Fame werden, durch Streiten. Okay. Und ja, das wird lustig, wenn wir zwei gegen andere zwei beefen. Ja, ich hoffe mal, dass unser Podcast überhaupt gehört wird. Da bin ich ehrlich gesagt froh. Wenn sich Leute einfach die 2 Stunden, die wir gleich haben, einfach nur geben, weißt du? Also, einfach gar komplett geben. Ja, oder halt, ich wette, die meisten haben schon nach 10 Minuten einfach nur aufgehört, weil sie sich denken so, ah, fuck. Wisst ihr was, Jungs? Es ist zwar lieb gemeint, aber wir halten es einfach nicht durch. Also, Mama, wenn du bis dahin jetzt durchgehalten hast, dankeschön. Ja, nicht, danke an alle Mütter draußen. Nicht, dass sie dann halt einfach sagt, ach, weißt du was, Junge, ich habe eine halbe Stunde reingehört und dann sei mir nicht böse, es interessiert mich nicht. Das ist das Bitterste. Wenn die Mütter einfach nur das, also man wirft, sagen wir mal, man produziert irgendwas oder man macht irgendwas öffentlich und die Mütter es halt nicht verstehen, weil sie nicht auf der Wellenlänge sind und sich halt dann nicht die Liebe in sich besitzen, es sich komplett zu geben. Das ist immer das Härteste. Weil sie es nicht verstehen. So, sei mir nicht böse, mein Sohn. Sei mir nicht böse. Das bricht mir mein Herz. Dann denke ich mir, Mutter. Boah, ey. Ich hab dir Bilder gemalt. Hässliche Bilder. Die hast du an den Kühlschrank gehängt. Und die haben dann ja gehangen. Aber du konntest dir jetzt nicht 2 Stunden Zeit nehmen, deiner kostbaren Welt, deines kostbaren Lebens. Und die für mich verschwenden. Tja. Was du deiner Mutter alles vorwirfst. Nein, Spaß. Schon sehr hart. Nein, Spaß. Würde deine Mutter unseren Podcast hören? Vielleicht beim Karren in der Küche, beim Kochen oder weiß ich nicht. Würdest du deine, würdest du gerne, dass deine Mutter zuhört oder denkst du, das würde dich beschneiden in Dingen, die du sagen würdest? Weder noch. Weder noch. Okay. Also, ich. Dir wäre es egal. Mir ist es egal, ja. Egal. Also ich muss zugeben, aber ich habe jetzt gerade überlegt, das war jetzt gerade eine kreative Denkpause. Ich habe gerade gedacht, ich weiß ja auch nicht. Also einerseits denke ich mir, meine Mama wird wirklich, glaube ich, so drauf, nach 10 Minuten wird sie ausmachen, weil sie wird es, glaube ich, echt nicht verstehen. Und dann kann ich, mein Clou muss, ich muss sie in den ersten 10 Minuten, muss der Podcast so langweilig sein, dass alle Mütter abschalten und ab diesen 10 Minuten gehen wir voll ab und alle feiern unseren Podcast. Das muss unser Ziel sein. Dafür muss unser Podcast bekannt sein, dass die ersten 10 Minuten richtig scheiße sind und ab 10 Minuten denken wir, okay, jetzt ist Timer vorbei, jetzt sind alle Leute. Das funktioniert nicht. Wir müssen natürlich im Podcast müssen wir das natürlich so kommunizieren, dass am Ende die Leute sagen, hey, hör dir diesen Podcast an und versuch. Aber erst nach 10 Minuten. Das Problem ist, dann schaltet jeder nach 10 Minuten an und dann ist der Podcast wieder voll am Durchstarten. Ah, verdammt. Nee, aber keine. Ich glaube, das ist nicht ganz durchdacht. Verdammt. Nein, das ist nicht durchdacht. Richtig, du sagst es. Verdammt. Gedenke nie gedacht zu haben, denn das Denken der Gedankenlose, denke nie gedacht zu haben, denn das Denken der Gedanken ist gedankenloses Denken. So war der Spruch, genau. Wer hat das gesagt? Ich jetzt gerade eben. Ach so. Cool. Ja, keine Ahnung, kennst du denn nicht diesen Zungenbrecher? Nee. So nach dem Motto, ich denke. Ja, das war anders, ich denke. Ja, das war der, wo war das eigentlich? Die denkende Statue, das war die von hier nachts im Museum, oder? War die denkende Statue? Ja, genau. Ich denke, das ist, glaube ich, Arnold Schwarzenegger hat den, glaube ich. So. Ja. Ich denke. Ich wurde gewählt, um zu denken und nicht um. Ne, ich wurde gewählt, um nicht zu denken, sondern zu lenken. Ich wurde gewählt, um zu lenken, nicht um zu denken. So. Ja, passend. Ja, weißt du, die haben es halt mit. Ich nehme die Nummer 3. Die haben es. Vor 20 Jahren haben sie es in der Serie confirmed, dass der Ding sich als Präsident bewirbt. Und im Film haben sie dann halt einfach nur sich in der Person geirrt, aber vom selben Intelligenzquotienten. Ja. Wobei nicht, wird dem Arnie tatsächlich mehr Intelligenz zuschreiben als dem Donald Trump. Jetzt haben wir einen Donald Trump ordentlich gedisst. Der hört jetzt bestimmt unseren Podcast, vor allem weil der perfekt Deutsch beherrscht. NSA, Junge! Der beherrscht perfekt Deutsch, ne? Und dann wird er. Weißt du, mit dem will ich ein Beef. Müssen wir mit Donald Trump ein Beef anfangen. Oh ja, Twitter Beef. So ein richtig juicy Twitter Beef. Oh, dann gehen wir richtig krass ab. Ja, das sehe ich auch so. Das sehe ich kommen. So, okay, komm, dann gehen wir jetzt. Doch, komm, jetzt geh ich auf Twitter und jetzt teste ich mal. Jetzt einfach nur ein Tweet gegen Trump. So. Tweet-Test. So, Trump. Einfach nur Trump. Wie heißt denn Twitter? Donald J. Trump. Real Trump oder so. Donald Trump, genau. So, kann ich dem Tweet an Donald Trump? Dump. Soll ich das jetzt machen? wenn du jetzt meinst, das machen zu müssen, dann go for it. Mach's. Ich hab's getwittert. Leute, nice. Ich hab's getwittert. Trump, your dump. Ja, der kriegt doch bestimmt schon Milliarden solche Anfragen oder Millionen. Aber wie geil wäre das? Wie geil wäre das? Ich muss es noch bearbeiten. Kann ich natürlich nicht bearbeiten. Boah, Hashtag Mann. Trump. Irgendwie Trump. Dump for Dump. Egal. Ja, mal schauen. Vielleicht kriege ich ein paar Likes, kriege ich da drauf. Und dann steigert meine Reichweite. Und dann tue ich auf Twitter diesen Podcast posten. und dann gehen wir voll ab. Ja, aber dann hättest du es okay, auf Deutsch fassen müssen. Wie viele Follower hast du auf Twitter? Ein. Ja, mich wahrscheinlich, oder? Nee, wir haben uns nicht mehr auf Twitter. Ja. Also ich habe 17 Follower. Muss ich mal kurz schauen, wer ist meine Follower? Hauptsächlich alles Freunde und so Fake-Profile, die so Follow für Follow gemacht haben. Nice. Twitter, ich habe einen Follower, ja. Das bin ich. Nee, Spahn, ich habe dich nicht. Wie heißt du auf Twitter? So wie ich so auch heiße. Ach so, ich hier, wie heißt du? Menslam oder was? Nein. Also Lukas. In echt. Lukas einfach nur, oder was? Schlosser. Ja, voll komplett. Lukas Schlosser, lol. Komm, jetzt machen wir Twitter-Beef. Wir beefen uns gegenseitig, oder was? You are dump. Okay. Hashtag Trump. Nice. Herb folgt dir jetzt. Zurückverfolgen. So, jetzt habe ich eine Nachricht bekommen. Ha, Lukas Schlosser folgt. Dr. Allwissen. Ah, Dr. Allwissen. Der macht auch keine gescheiten Videos mehr. Nee, die alten waren so gut. Wie war dieser Knoten, der... Ich gebe mir die Kante Knoten. Ich gebe mir die Kante Knoten. Den machen wir uns dann bei der nächsten Folge, machen wir den uns auch. Ja, super, das sieht ja keiner. So, jetzt folgen wir auch Fest und Flauschig. Und jetzt schreibe ich, komm, ich schreibe jetzt Fest und Flauschig, schreibe ich an die Twitter-Wall. So. Fest und Flauschig. Ja, das ist ja der Podcast von Jan Böhmermann und Olli Schulz. Okay. Cool. Tweet an Schulz und Böhmi. Tweetest du den denn? You are dump. Das mache ich jetzt überall. Hashtag Trump. So, und dann damit löse ich halt jetzt einfach ein Beef, löse jetzt aus. Ein Twitter-Beef? Ja. Yeah. Okay, krass. Dude. Krass. Alter. Ah ja, hier, okay. Wie soll ich da rankommen? Alter, muss ich jetzt... Okay. Alter, was war denn meine alte Timeline? Oh, meine alte Timeline ist mit einem alten YouTube-Kanal durchzogen. Mit Nerd und Herb. Ach, das Nerd war noch Zeit. Nerd und Herb. Hast du überhaupt meinen YouTube-Kanal geguckt? Nerd und Herb? Nee. Hast du nicht geguckt? Nee, mich interessiert dieses ganze Zeug nicht. Alter, an Nerd und Herb, verdammt. Ich meine nicht Nerd und Herb, Phil und Herb. Ja, die habe ich geguckt ab und zu, ja. Die hast du geguckt, ja, die meine ich ja, Phil und Herb. Die hast du alle geguckt. Das ist Entertainment vom Reinsten. Naja. Ja, sagt er. Da war schon noch Verbesserungspotenzial. Ja, zum Glück haben wir jetzt unseren Podcast. Das ist, richtig. Das ist ja eine Steigerung hoch 10. Oh ja. Eine Steigerung hoch 10. So. Ja, ich würde mal jetzt vorschlagen, ich weiß nicht, hast du irgendwas, was dir noch auf der Seele brennt? Ja, würde ich mal vorschlagen, wir machen jetzt einfach, stellen wir jetzt fest, ne, ich habe jetzt einen Twitter-Beef mit Trump ausgelöst, mit dir und mit Schulz und Böhmermann. Wir auch. Genau, ich habe jetzt mit drei verschiedenen Twitter-Accounts habe ich jetzt Twitter-Beef. Ja. Das beobachten wir jetzt einfach. Ne? Also, keine Ahnung, wenn ihr mir folgen wollt, @oherbie und bei ihm @lukasschlosser, dann könnt ihr den Beef könnt ihr dann verfolgen. Oder ihr folgt halt dem Trump. Gefällt mir, hat er gemacht. Was ist das für ein Beef? Du musst mich zurückbeefen. Ich beef dich doch nicht an. Ja. Ich hab keinen Bock auf Beefen. Okay, du bist du und ich schaue mir sowas gern an, aber... Ja, aber sei doch mal Teil von was. Bin ich? Ich bin Teil von mir selbst. Du bist Teil von... Ja, okay. Du bist du und ich bin ich. Und das ist mal ein schönes Statement. Wir beobachten den Twitter-Beef. Und ich würde mal sagen, das können wir bei der nächsten Folge, die wir aufnehmen, können wir das einfach mal beobachten, wie das gelaufen ist. Und wir greifen das beim nächsten Mal auf. Ne? So würde ich mal sagen, war das ein schöner erster Versuch. Mir gefällt's. Solange erfolgreich. Das, ja, solange das tonmäßig alles so geklappt hat und ich nicht zu laut war und du nicht zu leise, glaube ich, können wir das dann auch so veröffentlichen. Ja, müssen uns dann noch überlegen, wie der Podcast heißt, ob wir ein Intro machen und so weiter. Aber das laden wir jetzt einfach mal so auf Soundcloud mal so hoch und ich schau mal, ob ich es auf YouTube hochlade. Na, wenn ihr auf YouTube hochladet, könnt ihr gleich einen Daumen hoch geben. Lasst ein Abo da und ein Like. Genau, die Kommentare genau. Und die ja. Glocke nicht vergessen. Die Glocke. Glocke nicht vergessen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Podcast wieder. Ich verabschiede mich. Euer Herb. Lukas, muss ich auch verabschieden. Du musst auch Tschüss sagen. Okay, ciao.